Ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Offen ist gleich eine Batterie, zack, runter. Also jetzt kommen wir mal nach Podcast. Letzte Folge. Hast du dein... Ich habe alles offen. Wir haben wieder eine... Hast du das alles offen? Wir begrüßen okay, erstmal unsere Zuhörer, diesmal in der Konserve. Ja. Wir haben mal wieder eine Postkarte bekommen. Ja. Rate mal von wem. Ja, von Halvor, wie überraschend. Konzerte Bonn hat er gehabt. Ja. Was macht der für Konzerte? Er besucht das Konzert und ich habe jetzt auf Facebook Kirche? Gesehen. Das sieht auch in der Kirche aus, was er da macht. Ja, da ist er da mal hingefahren. Er ist ja ein großer Weißgeist, heißen die so? Was ist das denn? Irgendeine Band. Die da ist er. White Guys? White Guys nicht. Irgendwie ich kenne Miami Weiß. Hört sich so nach einer Nazi-Band an. White Guys. Ja, es heißt aber nicht White, sondern Weiß. Und da hat er übrigens noch 5 Karten. Wer ein paar Karten haben möchte, kann sich bei ihm gerne auf Facebook melden. Man muss dazu sagen, dass Halvor natürlich unser treuester Postkartenschreiber ist. Ja. Und jede Karte eigentlich richtig geil ist. Kann ich gar nicht in den Keller mit tapezieren. Du hast die Karte jetzt aber nicht hinterlegt hier, ne? Nee. Wir haben hier nämlich leider keinen Internetempfang, sonst könnte ich sie aus dem Messenger rausholen. Sonst kommt keine Sau zu mir. So, was haben wir denn noch? Hey, wir haben 50 iTunes-Bewertungen. Ja, das reicht ja jetzt auch. Hast ja genug Bewerbungen gemacht. Also, obwohl es wurde ein bisschen Mängel, dass wir weicher geworden sind. Wir sind weich. Ja, wir müssen wieder mehr Arschloch und so sagen. Ficken. Ja. So, jetzt haben wir die Ü80 schon mal erreicht. Wir sind ein bisschen weicher geworden. Ich weiß nicht. Da wurde geschrieben, ja, sind jetzt ein bisschen zurückhaltender oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr wörtlich. Andere sagen, wir sind viel zu schlimm. Ist mir doch egal. Gab aber nur 4 Sterne bei iTunes dann, oder? Nee. Ich weiß gar nicht. Das kannst du nicht sehen bei den Einzelnen. Du kannst nur die Gesamtwertung. Und die sind immer noch auch tatsächlich 5, die Gesamtwertung. Und ich habe auch hier steht, also 50 iTunes-Bewertungen. Ich gedacht, nee, also wenn du die anderen Podcaster anguckst. Also im Geocaching-Bereich ist das schon viel. Ja. Aber auch sonst 50 iTunes-Bewertungen ganz toll. Der Algorithmus ist aber so, dass es eher darauf auskommt, dass es kontinuierlich immer mal wieder eine Bewertung gibt. Ja. Und das Problem ist halt einfach, dass du dir diese Podcasts in den Podcatcher oder wo auch immer reinschiebst und also völlig entbunden bist von iTunes und dann bewertest du das nicht. Und du musst die Zuhörerschaft dann immer nochmal sagen, hier bewertet uns nochmal, dann erhöhen wir uns die Sichtbarkeit. Das Thema ist ja einfach, dass wir kostenlos sind und wir leben ja von Sichtbarkeit eigentlich nur. Ne? Durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch von Sichtbarkeit. Nein, interessiert uns das eigentlich auch ein Scheiß, wie viel zuhören. Von daher ist es nicht so schlimm bei uns. Aber wenn du jetzt Geld verdienen willst damit, musst du ja bei iTunes vorne sein. Aber wie viel habt ihr denn bezahlt für die 50 guten Bewertungen? Ja, Mensch, das... Also ich würde auch nochmal bewerten. Ne? Das verraten wir natürlich nicht. Mein Portemonnaie ist in dieser Tasche hier. Jörg hat kein Schlibbi mehr. So einfach sieht es aus. Ja, genau. Du siehst ja, Pullover ist jetzt auf dem Event, da war jetzt alles weg. Kleiner Schrank ist leer. Ich muss ja hier mein Leben bei... Dann hatten wir das eigene Event. Wilseder Berg. Was? Großartig. Ja, das war in der Tat. 59 Attents, also etwa 75 Bekloppte. Also wirklich schon Bekloppte. Unwetterwarnung ging den ganzen Tag über. Schneite dann ja auch tatsächlich. Scheiße kalt. Viel Wind auch noch. Ja, es fror dann auch tatsächlich. Es gab auch wirklich Blitzeis. Einige sind auch auf dem Berg rauf. Ja, fast alle. Ich habe jetzt eigentlich fast alle. Ja. Nee, ich nicht. Du kennst ihn jetzt auch, aber die so von denen noch nicht kannten. Also Alligatöse kann man nicht, ich will da auch nochmal hoch. Sobo kann man, will da auch nochmal hoch. Also das fand ich ganz faszinierend. Und einige scheinen auch noch gut gelaufen sein danach. Ne? Also den Multi gemacht haben, sind dann irgendwie danach so 10 Kilometer durch die Heide gelaufen. Ja. Also, ja, man muss ja wieder zurück zum Auto. Das waren ja keine 10 Kilometer, sondern nur 9. Das war eigentlich war es echt so ein bisschen auch ein Experiment. Wir haben gesagt, wir machen mal so ein richtiges Scheiß-Event, also schlimmer konnte es eigentlich kommen. Ja. Beschissestes Datum, weil alle haben gerade ihren Urlaub zu Ende und noch keinen neuen. Es war klar, dass zumindest das Wetter nicht gut sein wird Anfang Januar. Die Retterinnen waren auch nicht dabei. Genau, du musst mindestens 4 Kilometer laufen dahin und 4 Kilometer zurück ja auch noch. Nee. Fahrrad kannst du meistens auch vergessen, weil es dann schon nass und mollerig ist. Samstagmittag quasi, ist ja auch nicht so die beste Zeit. Ja, es war also wirklich alles eigentlich sprach gegen Event und dann kam 80 Willetens. Genau. Und dann sind immer noch 59 gekommen, trotz Unwetterwarnung und Blitz. Also ich war echt... Und ich fand, wir haben es uns auch sehr schnucklig gemacht. Also es gab ja ein bisschen Kuchen, Kaffee, Milch, Tee. Ich würde es mir auch gerne selber zuschreiben oder uns, aber ich glaube, das können wir nicht. Die Leute hatten einfach, die fanden das so bekloppt, dass sie deswegen gekommen sind. Und am besten war natürlich unsere Verlosung. Ist sehr gut angekommen. Also da bist du sehr viel gelobt worden, zu Recht. Da hast du eine schöne Stand-Up-Comedy gemacht. Ich meine, dass dein, wer Jürgs Weihnachtspullover noch nicht kennt, muss ihn mal auf Twitter finden. Der schönste aller Pullover. Ging als allererstes weg. Ich glaube, da hat der Gründel auch kurz geschluckt, weil die Bücher waren ja auch. Die kamen gleich danach. Prominenz war auch da, Frau und Herr Gründel. Und Frau Gründel musste dann die Zahnfee, hätte ich fast gesagt, die Lottofee machen. Die Lottofee, ja. Und hat gleich ein junges Mädchen als Erste gezogen. Fand ich echt schon mal gut, dass die gewonnen hat als Erste. Und die hat sich natürlich den Pullover ausgesucht, was sonst. Genau, auch eines der wenigen Kinder, ja, die da waren. Ja, waren wenig da, ja. Naja, gerade Michel hatte noch. Ne? Michel hatte seinen Sohn zumindest mit. Frau und Tochter waren nicht so zu überzeugen. Die sind einkaufen gegangen. Holger, also Michel hat natürlich auch das Stammhörer-T-Shirt. Ja, fand ich so geil. Also oder Pullover-T-Shirt. Genau, der Richtige hat das bekommen, fand ich. Also diese einmalige Idee, Stammhörer auf ein T-Shirt drucken zu lassen, hat ja noch kein Podcast je zuvor gehabt. Ja, was haben wir denn noch? Das war vom letzten Mal schon alles, ne? Du hast ja noch eine Postkarte aus Köln. Ich komme ganz durcheinander. Stimmt, der hat uns zwei geschickt. Aus Bonn und eine aus Köln. Na, das liegt ja nun dicht beieinander. Also. Hätte da auch zusammen machen können, ne? Oh, das sagt mal ein Kölner und ein Bonner. Die kamen aber kurz hintereinander. Die waren getrennt, also zeitlich. Wer hat denn gemeckert wegen den Kommentaren? Gar nicht. Mir fiel das nur auf. Ich höre ja, wie gesagt, einmal im Jahr so alle Podcasts rein, um mal sehen, ne, sich weiterbilden. Und mir fiel auf, die sprechen aber komplett alle ihre Kommentare durch. Wenn wir das machen, dann sind wir schon mit zwei Stunden im Kommentar besprechen. Also wenn ich die mitnehme, die auch über den Monat kommen, für die Artikel und so. Ich finde es auch, wie geht's eigentlich unserem Raucherbalkon? Ja, das ist auch so. Also ich finde es immer, also man macht ja immer vieles Neues und so weiter, aber so richtig interagieren tun wir einfach eigentlich nur über Facebook oder Twitter. Oder wenn ihr uns halt direkt reinschreibt. Auch da ist nur eine Handvoll Leute. Mal ganz ehrlich, die meisten wollen mit dem Podcast gar nicht interagieren. Die wollen das genießen oder sie zumindest es nutzen, konsumieren und dann ist das auch durch. Aber wir lesen, wie gesagt, jeden eure Kommentare und manchmal rufen wir natürlich auch auf, weil wir mal auch eine Info brauchen. Das nehmen wir auch so auf. Ja. Andere Podcasts machen jetzt ein Forum. Ich glaube, Forum ist so 80er. Ein Forum? Ein grünes am besten. Ein Forum. Ja, ich glaube, hat sich überlebt. Wer kommentiert denn heute noch im Forum, oder? Da musst du dich anmelden. Ich kenne auch ein Forum. Die sind doch alle, die Sexkontakte Schneeberling. Die werden alle zugemacht eigentlich. Ja, also es gibt ja hier auch dieses, also Sexkontakte Schneeberling. Genau, und dann gibt es noch ein Schneeberling, wenn man da keine Dose findet, kann man auch ein Dosenforum, ein Geocacher-Forum, das ist aber auch relativ sehr wenig geworden, aber auch dieses überregionale Heidekescher-Forum, was es so gibt, da habe ich jetzt auch mal seit Ewigkeit wieder reingeguckt. Aber das ist doch ein Blog, oder nicht? Nee, das ist ein Forum gewesen. Ach so, okay. Er hat da einen Blog drin und publiziert auch manchmal was. Das Erdmännchen-Team, aber das auch das Forum. Es sind immer so ein paar Leute, die das Forum nutzen und die merken auch irgendwann, wozu. Also das, aber wichtige Infos auch in unserem Forum funktionieren ja noch. Also da ist ja so, wenn es nämlich heißt, Mensch, wir wollen jetzt mal irgendwie eine große Radtour machen im Sommer, ja, die Leute gucken schon rein. Ne? Mhm. Also da man erreicht die Leute schon, aber es ist halt, der Traffic ist, glaube ich, sehr gering. Ne? Ja, also fast. Ich passiert da nicht mehr. Ich sehe das ja, also auf Facebook haben wir auch diese Podcast-Seite von uns, die haben wir einfach mal eingerichtet, weil es halt nur 3 Klicks sind. Ob die wirklich einer benutzt, ab und zu gibt es da mal ein Like. Ja, ich bin auch nicht der Typ, der mit diesen Likes allzu viele anfangen kann. Ich freue mich immer, wenn ich auf Events welche treffe, die mir was sagen, wie sie unseren Podcast so finden. Ja, also egal, ob positiv oder negativ, sondern dass man überhaupt mal mitkriegt, wie das draußen ankommt. Ich glaube, aber jetzt die Seite da oder irgendwelche Likes, das ist... Also ich glaube, so, ja, das ist so das Sammeln. Ich glaube, so ein Forum, das hat sich mittlerweile durch diese Facebook-Gruppen überlebt. Ja. Und auch Facebook-Gruppen sind, da gibt es natürlich aktive und tote. Gute und schlechte, sagst du. Genau. Ja, am besten ist natürlich die Geocaching-Community-Deutschland-Gruppe. Ist sie auch, finde ich immer noch. Da ist wenigstens kein Gehampel, da kannst du sagen, was du willst. Und da gibt's auch Interaktion. Ja, da gibt's auch mal Zank, aber da kann man ja blockieren. Da gibt's auch mal auf die Fresse, muss man ganz ehrlich so sagen. Da gibt's auch mal Administratoren, die aus anderen Gruppen gar nicht mehr klarkommen, wo sie eigentlich Admin sind. Ja. Obwohl, ich habe bis jetzt auch tatsächlich, ich habe mal geguckt, ich habe auf meiner Blogliste bei Facebook, glaube ich, jetzt 6 Leute. Wer ist das gerade? Das ist den Pieper, der ist einfach unerträglich. Und die von Fintel gesockt, hätte ich fast gesagt. Der geht mir einfach auf den Sack, der will ja nicht mit mir diskutieren oder der redet immer, ja, wer einstecken kann, wer austeilt, kann auch einstecken. Ja, man kann auch mit mir hart diskutieren, aber kein Problem, weil der will mich ja nur provozieren. Das ist einfach albern. Und da gehe ich gleich drauf ein. Wir sollten noch ein Geo. Das war's dann auch schon mal. Ich muss kurz zum Event mal zurück, zu unserem geplanten Mega hier. Wir sollten einen Geocacher Pilates-Kurs machen. ich finde, das ist, aber wir müssen ihn auch so nennen. Wir müssen ihn aber auch so nennen. Du musst doch einfach das gab's noch nicht. Also ich wäre auch für autogenes Training. Das ist richtig. Oder starren. Weißt du? Oder so befreiendes Lachen. Geh Kescher, die auf die Pfeile starren, oder? Ja, wo du so Stachelkästen aufbaust, wo alle reingucken können. Also. Ja, naja, ich sehe schon, ihr seid für solche Ideen nicht aufgeschlossen. Doch, doch. Wir sind alle auf deiner Seite. Bleib ganz ruhig. Du musst also, vielleicht mal erklären, wer diesen Podcast hier separat hört, weiß ja gar nicht, wer hier noch sitzt. Ja, oh, ja, das stimmt. Also zu meiner Linken haben den kleinen Schwanzlüstern den Katzen genommen. Ja, zu meiner auch. Ja, mach mal, das machst du immer ganz gut. Mach mal, wer ich jetzt? Das machst du immer besser, ich kann vorstellen, sowas kann ich nicht. Also, wir haben ganz in der Nähe von mir sitzt Paulettentapir, bekannt aus unseren Filmen, aus dem Yeti-Kostüm. Ja. Praktisch gehört er eigentlich schon zum Podcast. Ja, zum Podcast. Ich sag immer schön, der Podcast-Praktikant bin ich, wenn überhaupt. Der Praktikant, genau. Sie ist unser Eltern. Ja, oder Yelten quasi. Ich nenne ihn immer zum Beispiel erweiterte Kernkompetenz bei den Filmspielen. Das ist also von daher. Genau. Chief Wizard ist auch am Tisch. Hat er sich so gemerkt? Ja, ich habe mir das alles gemerkt. Das praktisch das auch das zum Ogre-Team von unserem Mega-Event reinseelen zu hören. Und natürlich sind wir, wie immer, maskulin. Die Frau nehmen wir zuletzt. Steffi vom Team Welle ist auch dabei und gehört auch zu unserem Ogre-Team. Ich habe es mir jetzt runtergeschluckt, aber es ist natürlich immer. Das sind im Prinzip unsere Chefs, ja. Genau. Also sei vorsichtig, nee, deswegen sind wir heute ein bisschen vorsichtig und bringen wie Begriffe wie Arschlecken nicht in diesen Podcast. Du hast vorhin schon Puppen gesagt. So. Das T-Shirt haben wir schon. Und jetzt gibt es ein Abschlussevent. Noch, wir müssen noch mal kurz sagen, Holger, wir wollen natürlich, wenn wir dich irgendwann, dass du auf jedem Mega, das du besuchst, mit diesem T-Shirt rumläufst. Ja, also habe ich, da gibt es gar keine Frage. Das T-Shirt, wieso, damit läuft er nur noch rum. Gibt es eigentlich einen Nickname zu dem Kind, was den Pullover gewonnen hat? Ja, gibt es. Weil die müsste vielleicht auch mal die Info kriegen, dass sie diesen Pullover nie wieder waschen darf. Das haben sie gerade gesagt. Ja. Ach so, ja. Da haben wir noch leider kein Bild von gehabt, das muss ich zugeben. Genau, und dieser Pullover war ja gewaschen und wir haben ja verkündet, bei dem nächsten Gipfel-Event gibt es eine Unterhose von Jörg. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, du kannst Wiederholungen nicht leiden. Dafür getragen, aber dafür ungewaschen. Ja, und FTF hinten drin. So, Oder von mir. So, das T-Shirt. Wie, das war ja schon unsere zweite Wiederholung. Das dritte, ja, das wäre ja dann schon das dritte. Das ist ja unerträglich eigentlich. Das wird noch eine Event-Serie. Können wir gar nicht machen. Also da muss man auch gucken. Ich halte auch nicht viel von Wiederholung. Dieses war eigentlich keine Wiederholung. Das war Winter. Auch keine Wiederholung. Das war ja diesmal mit Eisregen. Das erste Mal war ja ohne, ja, ne? Das, ernsthaft, also wegen dem Wetter war schon. Also das erste war Sonne mit Polizistinnen. Ja. Das zweite war jetzt Eisregen. Da haben wir eigentlich alles abgesagt. Also Heike hat zu mir zum Beispiel auch gesagt, sie empfand das als krassen Unterschied zum Sommer-Event. Ja, dann war es praktisch. Das war ja auch woanders, ja, ne? Nee, nicht mal wegen woanders, sondern einfach, es war tatsächlich eine andere Atmosphäre. Oder andere Leute hatte ich auch. Das es war eine andere. Ganz schwer zu beschreiben. Es war eine ganz andere Atmosphäre, fand ich. Man hat es auch gemerkt, dadurch, dass die Leute ja fast alle zwei Stunden geblieben sind. Ja. Es war noch mehr Hardcore, so richtig. Ja, weil im Sommer war die Fluktuation, die Leute sind dann wieder weggefahren, schon mit dem Fahrrad und so, war größer, fand ich auch. Das war diesmal wirklich anders, ja. Also das. Es kam auch der Atmosphäre von unserem Film damals viel näher, was die Wetterbedingungen angeht. Ja, absolut. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob man das nochmal, Alligatöse schrieb auch zur Heideblütenzeit, aber dann ist hatten es wir auch, ja schon im Sommer. Ja, dann ist es auch wieder voll da. Obwohl ich diese Idee mit diesem Drei-Gipfel-Event, genau, ganz lustig finde. Ja, die muss man erstmal erwähnen. Das Event heißt jetzt Drei-Gipfel-Tournee-Finale Grunsberg. Und das ist von GC6Z5 R7. Ist von Team Känguru ins Leben gerufen. Nee, ich glaube, Gleider hatte die Idee oder wie. Aber der Cash ist bei Team Känguru. Ja, aber im Text steht auch vielen Dank an Gleider für die Idee oder so ähnlich. Also grob. Findet auf jeden Fall wo in Hannover. Kommst du da auch hin? Nö. Hätten wir da das Event, den nächsten Podcast aufnehmen können. Wann ist denn das? Am 18.02. 18.02. zwischen 11 und 12.30 Uhr an den Zielkoordinaten. Was ist denn das? Ein Wochenendtag. Samstag. Das muss ich nochmal gucken. Vielleicht geht das sogar was. Drei-Gipfel-Tournee, Finale Kronsberg. Der Kronsberg ist wie hoch? 118 Meter. Also liegt er so in etwa in unserer. Das könnte flach, oder? Das könnte sogar klappen. Der ja, ist so ein bisschen. Der ist sogar relativ steil zum Schluss. Das ja, aber es geht ja bergab sozusagen. Also hat er hier als Dreigipfeltournee hat er den GC6 VD6A, das war das Brocken-Event. Ja. Und läppige 1000 Meter, ne? 1100. Ja, Pille-Palle. Dann unseren Wilsener Berg, genau. 9169,2 möchten wir hier. Und jetzt der Thronsberg. Ja. Ich habe auch schon ein Hotel gebucht. Was ich sehr spannend fand, waren die Vorschläge, die mir da gemacht wurden für Sehenswürdigkeiten. Komisch, da geht es nicht um meine nächste Folge. Das ist auch sehr schön jetzt hier. Bei mir auch nicht. Echt nicht? Nee. Wo macht er das? Aber nicht? Weiß ich nicht, weil wir hier kein Internet haben. Ach doch, jetzt habe ich es wieder. Nee, also wer da auch hinkommen will, nochmal GC6Z5R7. Dreigipfeltournee, Finale, Kronsberg, irgendwo in Hannover ist er. Bei Laatzen. Genau. Also ich bin auf jeden Fall da, aber du weißt es noch nicht. Oder was? Ich hab mich damit noch nicht befasst. Du hast abgesagt da, ne? Ja, eine Woche später wird die neue Behausung gezogen. Ja, und? Kind und was bist ja, du denn für ein Weichei? Außerdem eine Woche später, was hat denn das mit dem Winter zu tun? Vielleicht kann ich ja meine Frau überzeugen, dass wir da gerade noch zu Ikea müssen. Ja. Ja. Was ja unheimlich nah dran ist. Ja, in Laatzen. In Laatzen. Ja, da muss man halber vorbei. Wir fahren zwar sonst immer für Richtung Norden, Einzug. Aber... Ja, man muss auch mal variieren. Ja, genau. Nee, ich denke, bei mir wird das sehr, sehr unwahrscheinlich. Außerdem ist mir das ganz ehrlich auch jetzt so von der geografischen Lage zu warm als Yeti. Ich muss da eher ein bisschen höher und so. Das fahrt ihr so weit zu uns? Nee. Nur die Region, oder? Ist halt ein Mega, oder? Ja, ich war in meinem Leben auf einem Mega, also. Nee, aber wirst du jetzt ein Schweizer Leben? Wahrscheinlich, ja. Wir wollten dich eigentlich Touren schicken. Mich? Haben wir vielleicht ja. besprechen. So mit einem schönen... Ihr müsst das auch da. So ein, wie heißt diese Pappumhänger, die man noch um die Schulter hat? Schild vorne hin. Schild vorne hin. Ja. Kennt ihr nicht hier die aus den USA mit den Schildern, die da so schön noch Kunststückchen machen? Das wäre doch mal was, oder? Ja, guck mal, er hat zwar die Vorschläge. Ja, siehst du? Ich will dann einfach Insert Coin zu Beginn, dann sammeln wir auch gleichzeitig Geld. Ja. Den Eintritt vorher schon mal klar war. Und dann? Ja, du stehst auf jedem Mega-Event. Du stellst dich einfach so hin mit so einem Schild. Da steht dann Insert Coin to Begin. Dann geben sie dir irgendwie einen Euro und dann fängst du an zu regen. Kommt noch. Zu tanzen oder so. Nach rein sehen. Ist ja egal, was du machst. Hauptsache, du nimmst den Euro mit. Das ist eine total klasse Idee. Da macht ihr da Geocaching Pilates. Wie der Ölchenmann, ne? Ja. Warum stehe ich hier und singe? Genau. Ja, wir brauchen noch so ein Ötchenmann fürs Event. Wir sind noch in Erfindungsphase. Also ein mit Nüssen quasi. Ein mit Nüssen. Ja. Okay, bist du jetzt eigentlich in Bremerhaven dabei? Was ist denn mit Inas Nacht? Ja, ich habe jetzt mit Bremerhaven gesprochen, mit der Orga. Ja. Und habe gesagt, jetzt haben die Podcaster ja schon versucht, so einen Live-Podcast zu versucht. Sie haben ja schon so einen Live-Podcast gemacht. Ich habe das nicht so überzeugt. Mein Problem ist aber, ich hätte ja damals auch schon gerne mitgemacht, habe die Idee auch mit aufgebracht. So. Und habe aber gemerkt, 6-7 Podcaster vor einem Mikro ist sehr kontraproduktiv. Das war also doch keine so gute Idee. Fand ich jetzt zumindest mal für meinen Geschmack, weil da sind einfach 8 Leute, die alle Rededruck haben und auch noch alle viel gerne reden und das funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt mal die Orga in Bremerhaven gefragt und gesagt, mal auf, weil Graf Zahl fragte auf ihn wegen Pressekonferenz, ob wir da zum Beispiel auch kommen würden. Und ich gleich gesagt habe, nee, lass mal, also das soll mal andere Podcasts machen, dafür sind wir sowieso schon nicht die Richtigen, weil wir gar nicht ernsthaft genug sind für eine Pressekonferenz. Aber ich hätte Bock, die beiden zu interviewen, während des Events, wie es hier gerade geht. Wann ist denn das Event jetzt nochmal? Wir müssen das nicht in Google tun. Im Mai irgendwann. Doch, müsste in Google, in unserem Dingskalender sein eigentlich. Habe ich da eigentlich eingetragen. Ja, ne, irgendwie. Ach, mega, in Bremerhaven. Genau. Ah, ja. Nee, ich glaube, da habe ich hier 2 Geburtstage drin. Ja, da haben die halt Pech gehabt. Ja, also am 5. ist das mal. Da brauchen wir dich. Okay. Da brauchen wir uns irgendwo in so einer Fischbude oder irgendwas, ey, sucht noch jetzt. Also, die haben am 15. irgendwie ein Treffen, wo sie nach Örtlichkeiten gucken, und dann wollen wir uns zusammen an einen Tisch setzen, und dann machen wir das so ähnlich wie bei Inas Nacht. Also, kein so ein Pressekonferenz, also so ein pseudo-ernsten Journalismus-Scheiße, sondern wir setzen uns hin und kaspern da mal eine halbe Stunde rum und die beiden erzählen mal, wie es ihnen wirklich geht, während sie wird. So der Plan. Und ich dachte, das käme Ina. Ich habe mich schon gefreut. Nee. Setze ich nur mit euch da drin. Das ist ja toll. Ich habe die beiden gefragt, wie ist das? Habt ihr wenigstens Shanty-Chor? Da sagte dann Ferrari-Girl, das ist ja gut, guck mal, das lockt dann auch Leute, die sind ja auch kleine Prominente und so. Und wir haben Gedeck. Bierkord. Und wenn wir davon 4-5 Stück weg haben, dann singen wir selber, dann kriegen wir schon hin. Also ich habe das Gefühl, das könnte eine ganz witzige Geschichte werden. Bierkord. Oh. Allerdings sollte das wahrscheinlich dann sogar vom Publikum sein, das könnte anstrengend werden. vor Publikum. Da muss ich mich ja wieder vertarnen. Als Semi-Prominenter. Das machst du immer was. Aber das ist so das geplant für Bremerhaven. Also wann ist denn das jetzt geplant? Am 5. oder am 6.? Am Sonnabend. Ah ja, schön. Das geplant ist mal gar nichts. Wir haben darüber gesprochen und gesagt, schön wäre es, das zu machen am Samstag, wenn ihr schon so 5-6 Stunden hinter euch habt. Und dann sollt ihr auch wirklich, ich will da keine Phase hören, sondern soll sich auch wirklich hinsetzen und sagen, was lief gut, was lief scheiße. Also, du weißt, wie die werden sich hinsetzen und sagen, lass Bier weg, bring nur Korn. Ja. Also dadurch, dass das wirklich, also zumindest schon mal Graf Zahn und Ferrari dabei sind, habe ich auch eigentlich schon tatsächlich Hoffnung, dass da mal ein echtes Wort fällt und nicht nur so ein Geschwafel. Ich habe diese Pressekonferenzen von Geocaching, da denke ich mal, seid ihr alle bekloppt oder was? Da sitzt kein Journalist, das ist ein publikes Event und da wird eine Pressekonferenz gemacht. Das ist doch, sorry, aber da... Also, ich finde das Event, also ich finde das Event sollen sie alle machen, aber ich freue mich, hier doof, zu sein. Ey. Und bedanke mich auch für die rege Teilnahme und dafür, dass Sie unsere Partei, dass Sie unseren Podcast hören. Mir geht gerade einer ab und ist notiert. Also wir machen was anderes auf jeden Fall. Ja. So, dann warst du auf dem Brocken. Warum seid ihr beide nicht gekommen? Beide habt ihr, wenn ich komme. Ja, das war also jetzt sind die Ausreden. Die wollten alle nicht. Ja, und ich habe auch verschlafen. Ich wollte du bist auch wieder umgezogen, oder was? Nee, keine Zeit. Oh. Ich hatte keine Zeit. Ich hätte es gerne noch umgebogen, aber weißt du, was? Ich hatte Kinderdienst. Wir beide haben uns einen schönen Herrenabend gemacht. Ja. Beide Steak, Bier und Fußball. Das Kind ist jetzt und beide mit der Skihose in der Badewanne sitzen. Bier in der Hand und Steak in der Hand. Kannst du es vorstellen? Herr Müller, ich möchte das auch nicht vorstellen. Da habt ihr echt was verpasst. Also es war wirklich. Ich ganz ehrlich, ich habe ja auch dem Gleiter gesagt, mach mal einen kurzen Facebook Live. Ja. Hat er auch gemacht, ganz kurz. Ja. Aber ich habe ja auch so über Twitter oder Facebook hast du ja Fotos gesehen. Das war so ein geiler Sonnenaufgang. Ich habe mich echt geärgert. Dieses Jahr wäre echt mal so gewesen. Also nicht nur, also die Sonnenaufgang auch, war ja der Zufall, dass das auch noch wirklich wie Arsch auf einmal alles passte, aber da habe ich gleichsam mit Heike mitkommen, was soll denn an uns passieren? Aber also auch das ganze Event war eins der geilsten Event, das ich mal mitgemacht habe, außer Bremen vielleicht, als das erste damals war, aber erstmal konntest du, wenn du Lust hattest, in der Masse zu laufen, dann gehst du eben zu der Masse. Hast du Lust, allein zu laufen, hältst du ein bisschen am Rand. Wir sind teilweise ganz alleine gelaufen, weil wir so Zwischenwege genommen haben. Mhm. Also der Aufstieg der Hoch ist schon genial, weil du nachts den Brocken hoch bei Glatteis ist schon echt ein Erlebnis. Also das macht auch Spaß, so doof das klingt, aber es macht auch wirklich Spaß. Aber hell genug war es wahrscheinlich. Nee, Stirnlampe, das geht's nicht. Ja, okay. Also nein, ich meine, deswegen war ja genug Flaggscheinwerfer unterwegs, ne? Gehe ich mal von aus. Nee, also wir waren das? Teilweise allein unterwegs. Deswegen, diese 500 Leute hören sich so viel an, das verläuft sich. Du kommst ja aus drei Richtungen und hast dann noch pro Richtung fünf Wege, die du nehmen kannst. Also das verlief sich tatsächlich perfekt. Also den Flaggscheinwerfer macht man nicht. Wir von deiner Mutter... Wir haben vorne einen Lauf mit einem Feuerzeug, was ich immer so anmachen muss. Und dann geht es da den Berg hoch. Das macht Spaß. Ich sag dir, alle 20 Minuten hat er so seine Anfälle. Nein, also die sind schon, das war das Schlimme. Es war natürlich, deswegen bin ich auch nicht in der Masse gelaufen. Immer wenn es mehr als drei war, wurde sich in etwa der Weg eng. Wurde sich unterhalten, dass du Ohrenschmerzen gekriegt hast. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist doch typisch Männer auf. Wenn das Frauengruppen waren, ging das noch. Wenn das Männergruppen waren, das ist der wirklich Schwanzvergleich pur da. Also ja, dann stolperst du ja auch immer einen Tritt, wenn man drauf ist, das Ding, und dann tut's alle, weh. Ja. Alle die Stirnlampe auf 2000 Watt eingestellt, das sah dann wirklich aus von Weitem, als wenn da irgendwie ein Kinofilm aufgenommen wird. Aber wenn du dich von denen fernhalt hast, wunderbar. Ja, aber ich glaube, also von der Atmosphäre und was man da oben an Bildern gesehen hat, ich habe mich echt ein bisschen geärgert. Also es gab viele schöne Bilder, ich fand ein Bild aber auch sehr toll, wie sie alle auf dieser Treppe sitzen und die Kamera beschlagen ist. Also ich habe gerochen haben wie Arsch auf einmal. Ah, nee, ich weiß, was du meinst, das war aber tatsächlich ein unglückliches Stück. Und zwar kannst du ja reingehen drin und nachdem der Sonnenaufgang war, wollten noch alle rein, das war da oben echt kalt. Und dann gehst du da rein. Da durften alle rein und dann saßen die auf der Treppe, auch die mit ihren Hunden. Ich habe jetzt nichts gegen Hunde, aber wenn du sowieso schon beengte Verhältnisse, sorry, aber das stank da drin wie in der Puma-Höhle. Sorry, dann lass die Türen zu Hause oder lass sie draußen, aber die müssen dann nicht rein. Und das war, da war die Stelle, war echt eklig, aber das war wirklich nur ein kleines Stück. Und dann gingst du weiter hinten, war das Essen und da war alles okay. Das verlief sich also erstaunlich gut da oben. Also an die Owner vom Brocken-Event mal, irgendwann komme ich auch. Aber nur, wenn sie dich einfliegen. Nur, wenn sie mich einladen. Nein, das haben sie ja schon gemacht. Einfliegen. Aber das will ich irgendwann echt mal machen. Also ich finde ein tolles Erlebnis. Ein paar Bekannte von mir, so aus meiner alten Heimat, im Südkreis hier, Ecke Walsrode und von den Bossen, die fahren, glaube ich, sind schon regelmäßig immer jedes Mal dabei gewesen. Die sagen jedes Mal immer, das ist total klasse. Ja, ich will es auch irgendwann mal einrichten, aber dies geht halt nicht. Es war vielleicht ein Hauch viel Fleck da, das ist uns schon aufgefallen. Da kann ich auch. Wir haben versehentlich, vorher habe ich mir Tracks alles geholt. Was machen wir? Wir laufen aus Versehen an zwei Stellen falsch und sind dann diese Strecke hochgegangen, die schlimmste ist, wenn du von Schierke auskommst. Da gehst du teilweise auf einem 4-Milli hoch. Und dann war ich ja mit Heiko unterwegs und mein Gott, wir sind auch in der 50er. Also so schnell hüpfe ich da jetzt auch nicht mehr hoch. Das war wirklich anstrengend. Und da kommen von hinten welche so mit Fleck dran. Weißt du, die sagen auch nicht, komm mal vorbei. Die also du hast es schubst die nicht zur Seite quasi. Ja, die mussten in den Krieg. Das Geilste war, 30 Meter weiter waren sie dann an der Seite. Der eine konnte, glaube ich, schon und konnte nicht mehr. Und wir sind in unserem Krieg verloren. Und alle ja. weiter. Also innerlich bin ich da schon echt grinsend vorbeigehört. Ich dachte mir, ja, ihr Idioten, wenn ihr euch ein bisschen richtig einschätzen würdet, dann werdet ihr auch langsam ja, wenn es alles okay. Ja, lasst die mal 3 Jahre weiter cashen, dann werden sie auch reden. Ja, habe ich auch so gedacht. Also, das war aber, das vermieste einem das nicht, weil die Atmosphäre da oben war auch fantastisch. Und auch oben hattest du konntest dich in die Menge stellen, du konntest aber irgendwo ganz alleine stehen, weil der Brocken einfach so groß das ist, dass 500 genug, Leute ne? nicht ja, auffahren. Ja, ja. Kommt ganz knapp an den Wilseter Berg rein. Aber nur knapp. Ja, nur knapp. Also ich kenne natürlich so einen Park Ranger. Cool wäre doch, wenn du einfach hochfährst, dann so vorbei, so ganz entspannt. Nee, das ist so ganz, ganz eng gesehen. Also wir haben auch mal den Gründel gefragt, ob er nicht seine Sachen zum Beispiel mit hochbringen lassen. Nee, das ist da ganz eng gesehen. Also das ist da auch nicht so, dass der dich mal mitnimmt. Das ist da so ganz zickig mit dem Auto hochfahren. Das lassen sie wirklich ganz, ganz ungern zu. Das wusste ich auch nicht. Hatte ich auch gedacht, ne, er hatte seine Pins und alles damit. Irgendwie 500 Token da verkaufen wir eben. Da war echt ein Riesenandrang bei ihm. Ich habe das jetzt dieses Video vom Brocken, als wie hieß der Orkansturm? Egon jetzt. Haben sie beide gepostet. Ja. 2 Autos standen da und dann überall Schnee. Naja, egal. Nee, war also sehr gut. Wir sind auch sehr lange oben geblieben, weil wir in diese Jury dann plötzlich mit reingerutscht sind dafür, für wer sieht am Frosch am ähnlichsten, wer sieht Signal am ähnlichsten. Da jetzt entzückt ja die einzige war, die da. Die hat ja gar keinen Penis. Nee. Aber doch, die hatte diesen gelben, das konnte man hochklappen. Ach so. Ein bisschen schwächlich nur. Ach so, okay. Ja. Das weißt du nicht, weil da alles vom Kostüm verdeckt. Das hast du jetzt zugesagt. Du hast jetzt hier eine Aussage gemacht. Also ich habe das nur klargestellt. Zyklia macht alles. Also Leni macht für eine Pin, macht die alles. Da läuft die, also, da will ich auch nackig da oben ran. Das ist gut zu wissen. Ja, für Pins ist sie also zu allem bereit. Vielleicht braucht sie einfach nur 2, na egal. Ja. Ja, dann, dabei fiel mir auch auf diese YouTube. Ich habe dann auf YouTube nach dem Geocaching-Film gesucht, weil ich gucken wollte, was auf dem Brocken wird. Es gibt viele strange Typen unterwegs. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Filmer von YouTuber gibt. Ja, das nennt man übrigens Vlogger. Ja, habe ich auch gelesen. Findest du die nicht auch etwas schräg? Ich finde die so, also das ist reine Selbstbeweihräucherung. Es gibt so Blog kann jeder schreiben. Für einen Podcast muss es schon ein bisschen abgedreht sein, aber so für einen Vlog, das ist dann nochmal eine Ecke komischer. Ich finde so. Guck also mehr noch? Nee. Ja, das war auch also, weißt du, aber komischerweise. Es würde mich nicht wundern, wenn es auch noch so einen Vlog gibt von dieser, was hast du gerade gesagt, von dieser Flecktarn-Truppe, die sich dann auch noch befehlsmäßig aufstellen und in das Feld ausströmen, um den Geocache zu finden. Durchkämmt das Gebüsch. Durchkämmt das Gebüsch. Also, aber ich, komischerweise, neulich waren meine Töchter mal da und dann, die stehen, also so Jugendliche stehen total auf Vlogger. Ja. Ich sag, was ist das? Ja, das ist ein Vlogger, ein YouTuber. Nein, ich sag, Tuba habe ich früher auch mal gespielt. Ja. Nee, es muss dafür, junge Leute sind dafür. Ja, aber diese Geocaching-Filmer, die sind ja, jung sind die noch einigermaßen, aber, also ich hatte die Angst, ich dachte, vielleicht macht er noch die Hose auf. Also ich hatte das Gefühl, es geht nur darum, ich bin so toll, ich bin so cool. Und das über 20 Minuten. Zufällig liegt neben diesem Cache diese kleine Packung Rittersport, die mir sehr gut schmeckt. Ja, das kommt noch dazu, dass einige auch auf ihre ganz unauffällige Werbung machen. Darum geht es doch. Leuten wird erzählt, du musst Influencer-Marketing machen, du musst einen YouTube-Kanal haben, du brauchst Follower und dann kannst du damit Geld verdienen, weil es 2, 3 Leute gibt, die da auch Geld mit verdienen und deswegen machen die das. Soll sie alle machen. Aber ganz ehrlich, was ich viel schlimmer finde, ist, dass es in Geocaching-Gruppen gibt, die sich nicht nur Flecktarn anziehen, sondern die auch Ränge haben. Da gibt es also auch einen Major. Und wenn die unterwegs sind, dann wird der nur mit Major angeredet und der andere nur mit Sergeant. Ich glaube, du treibst dich merkwürdig gegen rum. Nein, das gibt es wirklich. Aber deine Muttertour ist sonst normal. Deine Muttertour ist völlig... Außer, dass jemand nackig oder nicht. Ja. Ist das eigentlich nur Wasser oder ist da noch was anderes? Nee, diese Anfälle hat er alle 20 Minuten. Das ist aber, das kann man therapieren, das geht. Eigentlich bin ich ein netter Junge, nur ein bisschen zurückgeblieben. Ne? Nein, aber das gibt's wirklich. Jetzt ohne Scheiß, das gibt's wirklich. Ja, aber bei dem einen Film, ich habe da rein, der stand unten und machte irgendwas unter der Brücke und hatte so irgendwie, ich weiß auch, wo die Kameras alle immer sind, die filmen sich auch mal selber. Das ist ganz wichtig, diese Gesichter. Ja, die haben einen Selfie-Stick im Mund. Ja, so hatte ich auch das Gefühl. Und hinter ihm taucht oben einer auf der Brücke, so ein Opi. Und guckt ihn runter, was er da macht. dann pöbelte er diesen Opi erstmal. Ich meine, hätte ich auch so gemacht, davon ab, aber das filme ich doch nicht und stell das rein. Ja, solche wie Sie, die sind ja im Sack gehen. Und der Opa da war natürlich, ja, was machen Sie da unten? Und dann hat er das die ganze Zeit gefilmt, wie die gestritten haben. Und ich dachte, also Jungs, was soll denn der Film bringen? Also, sorry, aber der... Follower. Also, irgendwann würde er da sein und sagen, meine Augenbrauen zupfe ich nur, ja, das, mit das, der kleinen Pinzette von Lazera. Das braucht er für die Krankenkasse, weil er Anti-Aggressionstraining bezahlt haben möchte. Nee, also hatte er schon. Er hatte dann auch Tests von allen möglichen Geräten. Ich habe da wirklich mir mal 5 Filme von angeguckt, weil wenn will ich mir so Nota und nicht nach dem ersten Film, aber die wurden für mich nicht besser. Aber hat ja offensichtlich seine Fans. Ich will jetzt auch, das ist immer meine persönliche Sicht, das muss ich ganz wichtig. Die Hälfte hört immer nicht zu. Ganz ehrlich, ich gucke mir gerne Filme an, wo einer ein Spiel spielt. Und ich gucke dem zu, wie das Spiel spielt. Das ist jetzt auch nicht normal, weil früher hat man es selber gespielt. Aber ich finde es total entspannt. Was ein Sport oder nennt sich das? Ein Spiel. Ja, Menschen kennen es nicht. Ein Game. Ach so. Ne? Das guck Videospiele. Guck ich mir ganz entspannt an. Ja, aber 50 Shades of Grey ist kein Film, kein Spiel. Da hast du das falsch verstanden. Du das schon, da kennst man. Ja, natürlich. Also, was meinst du, was ich sonst alles mache? So, was haben wir noch? Willkommen bei den die schweigenden Masturbateur. So, dann hast du eine, beim Rock-Event habe ich Earth-Caches wieder mal gemacht. Ich hatte sie diesmal mit und dann haben wir einen gemacht und das Listing war etwas merkwürdig. Du solltest 3 Sachen ablesen von so einer Tafel. Später stellte sich heraus, dass du 4 gebraucht hättest. Das stand irgendwo dann im Listing. Oben stand nur was von 3 und plötzlich waren es dann doch mehr. Habe ich nicht begriffen. Da hatte ich da meine Antwort geschickt und dann kam zurück eine Mail, ja, ich hätte den jetzt gelockt, aber es wäre falsch, was ich da geschrieben habe. Dann habe ich dieses Listing durchgeguckt, gemerkt, ja, ich habe vergessen, ein Wort zu ermitteln, hatte natürlich die Bilder schon weggeschmissen, habe ich zugeschrieben, ist okay, dann lösche ich das. Ist ja okay. Dann schrieb er mir wieder an, ja, er könnte mir ja helfen. Ja, eigentlich müsste er dir sogar helfen. Das ist ja sein Auftrag. Ja, das weiß ich auch, aber wenn du ein Wort an der Tafel, wie will er dir denn helfen, ohne dir das Wort zu sagen? Das ist doch Schwachsinn. Also sorry, aber das ist einfach Blödsinn. An der Stelle kann er dir gar nicht helfen. Oder er verrät dir das Wort. Ja, klar. Dann habe ich nicht geantwortet, weil ich dachte, gut, der merkt er ja, interessiert mich jetzt nicht, denn ich hatte das schon gelöscht, das Log. Dann kam die nächste Mail. Ja, da scheint ja im Spamfilter zu landen bei die Mails. Ich könnte dir helfen. Nein, die landen bei mir nicht im Spamfilter, sondern direkt im Papier. Dann habe ich auch zurückgeschickt. Ich habe das 4. Wort nicht, ich habe das nicht geschafft, dir passt das nicht, Ende. Das hat er dann scheinbar begriffen. Ganz ehrlich, was ich daran nicht verstehe, ist, wenn er mich überhaupt anschreibt, dann stört ihn ja offensichtlich, dass ich das nicht richtig gelöst habe. Und dann hat er ja auch recht und das ist ja okay. Und dann lösche ich das Log. Wenn er mir das Wort sowieso verraten würde, warum schreibt er mich überhaupt an, dann soll er doch gleich so. Weil er einen Favoritenpunkt wollte. Ich hatte eher das Gefühl, der wollte, das sind so Leute, die sollen sich im Bibelkreis ihre Freunde suchen, mich in Ruhe lassen. Das ist doch Kontaktsuche oder was. Aber vielleicht hat er sich erhofft, dass er richtig nett zu dir ist. Ja. Dass du dann ein blaues Herzchen bei ihm hinterlässt. Er war nett. Also das kann ich gar nicht, ich will ihn auch jetzt nicht schlimmer machen, als es ist, aber ich finde es so schrecklich nervig. Was will der Typ von mir? Wenn man das bemängelt, dass ich jetzt von 3 Worten, es war ja völlig klar, dass ich da war. Diese 3 Worte, die fallen ja nicht so ein. Das waren irgendwie völlig abgedrehte Worte, die du da ablesen musstest. Also die findest du da raus, wenn du da warst. So, und entweder kann ich als Owner sagen, ich sehe ja, der war da, ist das gut? Oder ich sage, der war nicht da, soll er seinen Log löschen. Aber mir helfen? Sorry, das ist ein Witz. Also, dann kann mir ja nur das Wort verraten. Also, ja. Zwischenzeitlich kriege ich so etwa 15 PMs und Mails, die mir alle dann erstmal die Lösung geschrieben haben. Wo ich dann überall so geschrieben habe, Jungs, ich will die Lösung gar nicht haben. Ich habe den nicht erfüllt, so wie der Owner das will. Das stört den Owner. Also lösche ich den. Das interessiert mich denn der eine Fund. Also, das rauszuarbeiten für die Leute, dass es mir einfach mal darum geht, was will der Typ? Das geht nicht. Ja, wir hatten das ja schon mal, weil es gibt gewisse Owner, die wollen dir natürlich da irgendwas noch beibringen. Die haben dann jetzt einen Auftrag. Und Bildung. Einen Bildungsauftrag. Und wenn er das jetzt selber nicht war, sondern vielleicht einfach nur freundlich war, nicht desto trotz. Also freundlich war er davon ab. Also nichts ging zusammen. Als Earthcache-Owner musste das Log ja akzeptieren, aber auch musste dem Sucher zur Lösung hinführen. Aber ihm das sagen. Aber wenn er vor Ort war, muss es eigentlich akzeptieren. So einfach löschen ist nicht. Und vielleicht hat er sich das hat er auch nicht. Er hat noch nicht mal gesagt, dass ich löschen muss, sondern er hat nur gesagt, ich habe es nicht richtig beantwortet und ob ich jetzt noch die Antwort hätte und so. Also es war absolut okay. Das will ich überhaupt nicht bemängeln. Ja, nur weil ich dann mein Log lösche und dann ist doch gut. Und dann. Ich mag das immer. Ich finde immer dieses Anschreiben und auch dieses komische Message, das ist alles so übergriffig. Ich soll mich in Ruhe lassen. Wenn ich was machen will, dann werde ich das tun. Wenn ich mich irgendwo bedanken möchte, werde ich das tun. Wenn ich das nicht möchte, werde ich es nicht tun. Das kann man alles ohne mich zu nerven machen. Ich bin nun mal Eremit. Man sollte mich nur anmelden, wenn man doch wirklich was will. Ich brauche auch nicht Kontakt mehr. Nee, ich kann das nicht. Hab ich habe schon genügend Kontakt. Ich brauche keinen Kontakt. Aber du kannst auch nichts mit umgehen. Ja, ich versuche immer freundlich zu sein. So, und dann das Hammer-Event. Wir haben ja viele Event-Themen heute. Ja, das sehe ich auch. Ich muss mal eben. Ich habe das aber auch nicht ganz das verstanden. Das ist so geil. Da haben sich wieder zwei Fraktionen in die. Ich habe die Cash-Nummer, ich habe nur die Log-Nummer. Hier hast du die Cash-Nummer? Die Cash. Ja, nicht, weil wir hier kein Internet haben. Bürgerschlacht um Mitternacht. Vielleicht findet man das ja über die Log-Nummer. Ich weiß immer nicht, wie man die eingeben kann. Die ist GLPYBNB1. GLPYBNB1. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Bürgerschlacht um Mitternacht-Event wurde geschlossen vom Reviewer. Das ist ja so ein Standard-Event, das machen die Abrocker fast jeden Monat oder so. Ja, man muss ja mal auch sagen, was es ist. Man trifft sich halt bei McDonald's. Eigentlich gehen sie da täglich essen und jetzt einmal im Monat holen sich noch einen Punkt ab. So kann man das auch auf den Punkt bringen. Ja, um Mitternacht? Ja. Naja. Ist ja nicht mal um Mitternacht, fängt irgendwie um 22 Uhr an. Das ist, auf jeden Fall haben sie natürlich erstmal, wie sie das immer gerne machen. Ich muss nicht, das ist ja meistens sie, glaube ich. Ich weiß das nicht. Sie hat mich ja auch schon angepöbelt. Haben sie da auch mal wieder ein bisschen rumgepickert gegen diese Mittagspausen-Events. Currywurst am Mittag. Currywurst. Aber sie haben es ja. Die finde ich allerdings auch ziemlich hohl, aber deswegen muss ich ja nicht. Die zertifizierten Currywurst. Ja, aber die hat, der hat Besucher. Der hat wirklich 50, 80 Leute jedes Mal da. Also, das gibt ihm recht. Punkt. Ja, aber was haben sie denn reingeschrieben? Sie haben gesagt, dieses, haben nur einen Nebensatz. Dieses Event ist dann eher nicht für Würstchen. Nee, da stand nicht eher, sondern die sind bei uns nicht erlaubt, stand da drin. Würstchen sind bei uns nicht erlaubt, ja, um die zu pieksen. Ja. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, Moment, aber jetzt muss man auch dazu sagen, dass sie jetzt nicht ganz unbekannt mit ihren Dauerprovokationen ist. Ich denke mal an Stade, wo sie ausgeladen wurde, überall rumgepöbelt hat und sich dann auf den Platz stellt. Aber das ist doch, ich schreibe das rein, jetzt muss es natürlich, es bedingt ja immer zwei. Es bedingt jemand, wenn die sich nicht abkönnen, dann gucke ich auch gar nicht in das Listing rein, das ist mir scheißegal. Genau. So, dann muss ich das auch noch auf mich beziehen und es auch noch dem Reviewer melden, sagt, das meint aber hier dieses Currywurst. Ja, und hast du gesehen, wir haben hier Logs gemacht, wir haben Fotos gemacht von dem Listing, so wie es war und nichts Archiv. Oh, ich denke mir immer, es ist echt Kindergarten. Ja, aber wenn es das nicht gäbe, könnten wir den Podcast dicht machen. Da haben sich so richtig zwei getroffen, also wo ich dachte, ja. Du hast die Steine von meiner Burg umgehauen und deswegen haue ich die Steine von deiner Burg um. Ich bin dafür, dass sie zusammen in einen Raum gesperrt werden und ich das filmen darf. Können wir beim Mega, nimmt man bitte auf, wir nennen es unsere Fight Arena. Das wäre eine Idee, genau. Ja, und zwar so, wie du das heute bei Facebook geteilt hast. Verschlossene Augen und jeder so eine Schwimmnudel in die Hand und dann in so einer Arena, die müssen sich treffen. Genau, verschlossen mit so einem Schlitten, muss man gucken. Das ist total. Das ist der Hammer. Das ist doch kein Problem, wenn wir sicher gehen wollen, dass die Abrocker kommen, laden wir sie aus. Ich fand es vor allem. Dann kannst du sicher sein, dass sie da stehen. Der eine so, der andere herrlich. Muss man sagen. Aber es ist wirklich, sie treibt es immer so. Sie ist nur am Provozieren und wundert sich, wenn sie um Ohren fliegt und tut dann, als wenn sie die Unschuldige wäre. Ja, die andere Seite wird sie vorher schon genug gepiesackt haben. Ganz ehrlich, die hätte sie sich doch sparen können. Ich finde die Würstchen, die wird's auch sehr merkwürdig, aber wenn die jedes Mal 50 Leute zusammenkriegen, dann sind sie halt berechtigt und das ist nicht gegen die Regeln. Und es gibt natürlich auch Leute, die diesen Anreiz sehen, jede Currywurst-Folge musst du 8 von 12 gemacht haben, damit du dann irgendwie so eine Urkunde kriegst. Ich habe nie gelesen, ehrlich gesagt, aber... Ich habe immer mal gesehen neulich, dass jemand da die Urkunde da gepostet hatte irgendwo. Ja, wenn du sagst, also ich esse auch gerne Currywurst, ich würde jetzt an diesen Events nicht teilnehmen, aber es gibt manche, die sagen, Mensch, ich habe jetzt aber auch den Anreiz, ich möchte dieses Zertifikat, also diese Urkunde. Ich finde es noch sinnvoller, als in diese scheiß McDonald's-Rudes zu gehen und da zu essen, wo die sowieso jeden Tag rumhängen. Also da kann ich drauf verzichten. Ich kapiere die ganze Sache nicht. Beide sind drei oder vier sind irgendwie so geil, dass es dann auf Facebook wieder die Runde macht. Ich glaube, die sitzen alle ejakulierend vor ihrem Rechner und sagen, oh, jetzt regen sich alle auf und der ist für mich und der ist nicht für mich. Ich habe es ja versucht. Irgendwann hier mal Facebook geguckt, das mache ich immer so alle halbe. Brauchst du nicht eingreifen und nicht regulieren. Und blocke alle wieder. Dann sollen sie mir doch wieder alle folgen. Das muss man ja nicht ein Leben lang nachtragen. Ich glaube, 10 Minuten hat es gedauert, hat die mich schon wieder angepöbelt. Da wusste ich, okay, Abbrocker kannst du, das ist für mich, weißt du, Hartz IV Schwiegermutter gesucht. Was soll ich mit, da brauche ich nicht mit reden. Hat keinen Sinn. Ja, aber. Er gibt einfach nur Sinn. Also, deswegen kann ich mir gut vorstellen, was da vorher noch alles abgeht. Also. Ja, aber da haben sie nur zwei gefunden. Ja, ne? Absolut. Da waren immer zwei zu. So. Ja, aber jetzt sind immer eine von zwei, kenne ich immer. Die Stade auch, da wird mit Morddrohungen sich geschmissen und was für ein albernes Affe ausgeladen aus dem Event und ich gehe da trotzdem hin. Was soll da mal rauskommen? Ja. Und das wird dann im Blog als dicker Content verkauft. Da habe ich gedacht, jetzt hackt's völlig. Also sorry, aber wenn ich beim 10. Mal immer einen von den beiden, wo es Probleme gibt, kenne, ne? Denn ja, dann kann das auch mal an dem einen liegen. Also. Ja, du weißt doch, wir sind alle Nickname und ruhmsüchtig. Ja, du? Ja. Aber es gibt halt Spezialisten, die auch, ich falle ja auch mal auf, so ist es nicht, aber ich habe auch schon kein Problem, mich ab und zu mal zu entschuldigen. Ich sag einfach nur, wenn mich ein Event nicht interessiert, dann gucke ich es mir auch gar nicht an. Dann lese ich es mir auch nicht durch. Das ist so, als wenn ich mir, hat es ja auch mal so Geschichte, als wenn irgendeiner, nachdem ich einen Cash gelockt habe, nochmal eine Note hinter mir hinterher schreibt und das ist ein Wichser. Das kriege ich gar nicht mit. Das interessiert mich auch gar nicht. Ja. Peng, aber die Leute interessieren schon, aber wenn muss mir einer sagen, sonst will ich es auch nicht mitkriegen. Ja, und dann kannst du zwei Möglichkeiten. Du schreibst was und das geht hoch oder du sagst, ach ja, trinke ich doch noch ein Bier. Den Witz fand ich, dieses Event hat, glaube ich, mehr Watcher gehabt als jemals Besucher plötzlich. Die Burgerschlacht, da war irgendwo der Watcher plötzlich drauf. Und dann damit, zu merken, jetzt hat sich's verbreitet. Und damit sind beide Gewinner. Nee, ich glaube nicht. Die einen haben das Event archivieren lassen, oder das hat, sie mussten es ändern, und die anderen haben mal, waren mal wieder weg. Sie haben es ja nicht geändert. Sie haben es nicht geändert, daraufhin wurde es genau. Also ich sehe die da, dann sehe ich sie eher als Verlierer. Da gab es, glaube ich, dann irgendwie 24 Stunden, bitte ändert das Listing, und dann wurde nicht darauf reagiert, weil man dann vielleicht auch sagt, jetzt bin ich aber zu stolz dazu, keine Ahnung. Nee, das wirst du bald wieder im Blog irgendwelche beleidigenden Posts lesen, das ist dann normal, das kommt immer zwei Monate später. Das ist so eine, es gibt zwar bei Krümel in der Kindergartengruppe auch sowas. So. Ja, das stimmt. Das gibt's aber auch mal, das gibt's sogar bei den Podcastern. Ich muss es ja doch mal einstreuen. Das heißt ja, das könnte ja nicht mal sein. Das ist ja auch, ich bin in keiner Community, weder bei den Podcastern noch bei den Geocacher. Ich bin einfach ich. Und wir berichten hier in unserem Podcast, worüber ich will. Ich habe ja dann, man musste mal kurz schreiben, die Cache-Frequenz war dann plötzlich der Meinung, die wollten ein T-Shirt verkaufen mit der Aufschrift Stammhörer. Und eine Woche bevor sie es rausbringen wollen, in ihrem Shop wohl, oder in irgendeinem Shop, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, hat der Podcast hier das gemacht. Dann hat der Podcast, und deswegen wäre das ja eine Kopie, und das würde überhaupt nicht gehen, und bla, hat die natürlich für sonst. Die anderen beiden haben sich nämlich ganz schön zurückgehalten, aber hat die halt ordentlich, dann hat der Podcast hier in der nächsten Woche, ich habe mir die ja tatsächlich alle angehört, ich höre die sonst ja nie, aber ich habe die wirklich mir alle geholt und angehört, weil ich das echt mal spannend fand. Hat der Podcast hier letztendlich nachgewiesen, dass die schon ein halbes Jahr vorher diese Idee hatten. Da gab es sogar schon ein T-Shirt, wo das drauf stand. Und dass sie jetzt schon eine Entschuldigung erwarten von Hattie. Hattie ist da sehr erwachsen mit umgegangen. Hattie hat das aus dem Podcast rausgeschnitten. Nun war das leider ein Live-Podcast. Und irgendwer hatte die Aufnahme und hat genau dieses rausgeschnittene Stück, die Podcast hier zur Verfügung gestellt, der das dann in seinen Podcast hier reingeschnitten hat. Also wenn du die Cache-Frequenz ganz hören willst, musst du die also Podcast hier holen, weil da sind Teile von der Cache-Frequenz drin. In der nächsten Folge, die fand ich dann natürlich besonders spannend, ist hat die noch erwachsener mit umgegangen. Er hatte einfach vorher alle auf Twitter blockiert, die ihm gar nicht folgen. Mich auch, wusste ich gar nicht, hat mir der Himmel oder irgendwer hat mir das erzählt. Plötzlich waren alle blockiert und hat da gar nichts zugesagt. Dann hat sogar eine Hörerin von der Cache-Frequenz nachgefragt, ob sie das nicht mal wenigstens aufklären wollen. Denn hat er jetzt gestern, oder wann die letzte Folge war, ja, die hätten ihre Meinung gesagt, er ja seine, und das würde jetzt halt so sein, und jetzt ist das ja auch gut. Das ist jetzt also die Lösung. Ich finde, das ist Kindergarten, aber es ist schön, und ich finde, man muss da auch mal drüber berichten. Das kann man so nicht stehen lassen, weil das hat schon absurde Züge. Also im Grundeffekt geht es da hier um ein T-Shirt. Genau, wo Stammhörer draufstehen. Eigentlich hatten wir die Idee, ja, siehst du, will sie da merken. Also das ist auch die Geschichte zu unserem T-Shirt, ganz klar. Ich kann dir nachweisen, dass wir die Idee schon vor einem Dreivierteljahr hatten, aber ich dachte auch so, es geht um ein T-Shirt, auf dem Stammhörer steht, und natürlich die Tatsache, dass das über Firma Spreadshirt gemacht wurde. Da wären wir ja nie drauf gekommen. Das ist ja auch nur die erste, die einmal gezeigt wird, wenn man im Internet nach bedruckte T-Shirts sucht. Wir haben irgendwie eine andere Zielsetzung. Wir setzen sie hin, trinken Wasser und so weiter. Aber ich und labern, und die anderen haben die Zielsetzung Hörergenerierung. Ja. Aber ich finde einfach, im Prinzip, das Fazit daraus, du musst also einen Podcast hören, wenn du den anderen hören willst, weil der Teil rausschneidet, die dann bei dem zu hören. Ja, und der andere fügt das aber ein, um zu zeigen, dass er am Recht ist. Was ich ehrlich gesagt genauso schräg finde. Erstens ist das sowieso einfach so eine Sache, Audio von anderen zu nehmen und einfach auszustrahlen. Und zweitens ist das jetzt vom Niveau her auch, ob das so viel weiter vorne ist, weiß ich auch nicht. Also ich habe mit den beiden ja auch so ihr Problem, seitdem sie da erstmal behauptet haben, alle, die diese komische App mit zum Einscannen von Discovern schlecht beurteilt hätten, ja beschissen getestet. womit man mal eben alles beleidigt hat, die das getestet haben, außer sich selbst. Ja, das fand ich auch sehr schräg. Da wurde auch nie wieder was zugesagt. Da wird man jetzt höflich gegrüßt dann auf dem Brocken. Ich grüße dann auch höflich zurück, aber denk mir meinen Teil. Also ist schon ziemlich schräg, was da abgeht. Bin ganz froh, dass wir in dieser ganzen Community nicht drin hängen. Aber es gibt vielleicht in drei Monate weiter, wird es jemanden geben, der Stammhörer als Markenzeichen irgendwo eingetragen hat. Das kommt bestimmt auch noch. Ja. Vielleicht jetzt als Idee mal. Das muss natürlich sein. Also deswegen lasst uns weitermachen mit den wichtigen Dingen. Ja, genau. Hier ist das neue Garmin. Das liegt Garmin 500T. Es liegt so sanft in meiner Hand. Siehst du, ich mache die zweite Minute einfach wieder die Neuronalstörung. Nein, ich wollte nur darauf hinaus. Das ist halt so. Das ist halt so. Wenn du Hörer generieren willst, wenn du Werbung machen willst, dann musst du nah am Thema sein. Nah vorne sein und dann musst du halt solche Themen. Naja, du hast natürlich auch das Problem, wenn du wöchentlich oder zwei wirklich sendest, dass da schon ein gewisser Streit mittlerweile, hast du manchmal das Gefühl, um die Hörerschaft entsteht. Weil die Themen sind natürlich gleich und so viel gibt das Geocaching gar nicht her. Deswegen wundere ich mich sowieso, weil sie diese Frequenz durchhalten. Wobei übrigens, dazu muss ich auch nochmal sagen, bei der letzten Folge hieß es noch, bei der Cache-Frequenz von Hati, wir hören uns auf alle gegenseitig, ist doch ganz klar. Dann gab es eine Folge, die Jahresabschlussfolge zusammen mit den aus dem Allgäu und die sagte dann, sie hört die anderen nicht, weil sie auch nicht beeinflusst werden will, was ich auch immer sage. Jetzt gab es ja die letzte Folge, da sagte Hati live, original, ja, ich höre die anderen nicht, ich will ja nicht beeinflusst werden. Also das ist auch erstaunlich, wie das bei ihm geht. Also, sind die drei immer noch quasi zugeschaltet oder sitzen mittlerweile auch in einem Raum? Nee, ich glaube, die machen das immer noch über die... Kann ich dir gar nichts zusammen, ich höre es ja nicht. Ich hab mal die ersten Folgen gehört und ich fand es ziemlich anstrengend und ich höre es halt nicht mehr, weil auch die Art und Weise, wie die miteinander teilweise kommuniziert haben, war nicht so meins. Da habe ich gedacht, gut, das ist nicht mein Podcast. Also ich höre da alle drei Monate mal rein. Mir ist das aber manchmal einfach auch mittlerweile zu geschäftig. Ich will nicht kein Geld verdienen, ich will keine Hörer generieren, ich muss auch ein bisschen zu viel Marketing machen. Ich finde die aber alle nicht schlecht, also ich finde, dass sie auch alle ihren Platz haben, die haben mit Sicherheit auch alle ihre Hörerschaft, was soll's. Also ich finde ja gerade gut, dass es verschiedene Varianten gibt. Wenn es nur uns gäbe, wäre das auch scheiße, weil dann wird keiner Neuigkeiten erfahren. Also eben. Ja, und die anderen würden sich ja nicht zoffen und dann könnte man nicht irgendwie... Ja, und wir müssen auch ein bisschen Gegenwind ab und zu kriegen, also von daher passt das schon alles. Lass uns zu den wichtigen Themen kommen. Es gibt eine Dose auf dem Zeppelin-Event. Oh mein Gott. Er hat es wiedergegeben. Wie hieß der Typ? Jeff, ne? Nee. JR hat es übrigens auch unter der Rubrik Videopodcast Hashtag Schweiniger 9. Da kann man sich die angucken. Da kann man sich die angucken, die Dose. Da hat er sich etwas lustig, glaube ich, durchgemacht. Kann ich gleich verstehen. Also das Led Zeppelin hat jetzt echte Highlights. Das holt nämlich die Dose. Das finde ich. Wie heißt die noch? OCB? OCB. Original Can Bean. Nee. Original Can of Beans. Of Beans, genau. Also ich finde es... Also es ist eine alte, verrottete Dose, von der man vermutet, dass es das erste Cache-Versteck jemals war. Und dafür lässt der Amerikaner sich Flug und Unterkunft zahlen. Genau, der Typ. Und dann kriegst du so Kommentare, dass es ja klar ist. Also wenn ich irgendein... Aber auf Facebook, wenn ich irgendeinen Redner einlade für irgendeine Großveranstaltung, der da redet, der will ja auch bezahlt werden. Und dann habe ich mir gesagt, Junge, der kommt mit einer Dose Bohnen dahin. Ich meine, ich bin gerade ein Leuchtturm unterwegs. Das ist für den Gag, dass er sich das ausgedacht hat und dass es tatsächlich Leute gibt, die ihm das bezahlen. Beide Daumen nach oben. Ja. Aber die Leute, die das bezahlen, aber darauf reingefallen zu sein und das dann damit zu, dass man ja auch Redner, dass sie ja natürlich nicht kostenlos machen können. Also wir werden auf unserem Event eine kostenlose Dose hinstellen. Ich weiß ja, dass das wieder sonst falsch verstanden wird. Deswegen, also das geht jetzt gar nicht gegen das Event da unten. Die sind Project, die müssen was bieten. Das kann ich alles verstehen. Und die geben alles, um da auch vernünftig was zu bieten. Da gibt es ja Zeppelin-Flüge, alles. Das ist überhaupt kein, also es geht nicht gegen das Event, nur ich finde es schlimm, dass das ein gewisser Zwang ist, sowas machen zu müssen. Ja. Auch, der schreibt ja jedes Mega an. Dann kannst du entscheiden, ob die einen jetzt oder nicht. Aber trotzdem musst du es ja machen, weil sonst, wenn du Project werden willst, musst du jeden Scheiß nehmen, den du kriegen kannst. Aber dich diese bescheuerte... Ja, aber genauso kriegen sie den Ingo Oschmann zum Vor. Ja, aber weißt du... Nichts gegen Ingo Oschmann, der hat bestimmt Fans und alles, ich kenne ihn nicht mal. Aber ich kann auch einen holen, der die Mittwochsseite vorliest. Das ist doch ein Witz, den kennt kaum einer. Und den hole ich dann als Attraktion auf ein Event. Ja, also bei Ingo Oschmann... Wäre der auch in Büren auch gewesen? Da war doch sollte auch jemand. Büren hat gar, in Büren stand was von. Da war der Wixi. Nee, das ist auch das, das ist tatsächlich auch das nächste, aber das also, weil, wollten wir auch noch kurz erwähnen, das mit Zeppelin. In Büren sollte ein Geocaching Community, Comedian kommen, was immer das ist. Später wurde das Wort Geocaching gestrichen, statt nur noch Comedian. Nee, ich stand jetzt auf der, auf dem Facebook-Bild, was ich gesehen hatte von der Seite heute, stand immer noch Geocaching-Comedian. Oh, da, auf der Homepage hat es geändert. Ah, okay. Die wurde hin und her gepflegt, die gibt's ja jetzt nicht mehr, die Wixsite.com. Das ist ein, von mir aus, für, wenn ich das richtig, das ist ein Comedian, der Witze über Geocaching macht. Oder über Dosen macht, ne? Dosenwitze. Dosen. Ja. Ja. Ich, keine Ahnung, was die da vorhaben. Also, Büren, muss man dazu sagen, hat sich gleich als Mega über Facebook geoutet. Sie wollen Mega werden. Dann hatten sie eine Homepage, da schon auch gleich was von Mega. Dann bekamen sie mit, dass das nicht erlaubt ist bei Groundspeak. Dann war es plötzlich kein Mega mehr, sondern noch ein großes Event. Dann hatte ich einen Bericht über die Homepage geschrieben, dass da auch so ein Zito hingewiesen wurde, dass das in 2 Wochen gibt es nähere Infos. Das war allerdings schon ein halbes Jahr alt oder so. Da kamen auch keine Infos, das haben sie dann auch schnell gelöscht. Und wenn du das alles so nachforschst, da standen auch Partner drin für das Event. Das war dann so ein kleiner Junge, ich glaube 17, 18, der ist so gerade aus der Schule, der hat wohl sich einen Gewerbeschein geholt und nun versucht da irgendwie sich in der Erwachsenenwelt zurechtzufinden, hatte ich das Gefühl. Hatte so ein bisschen Parallelen zum Mega Hamburg. Nee, schlimmer noch. Das hatte überhaupt nicht. Hamburg war auch nicht, wie nicht auf einer Wix-Site, aber ansonsten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war das Entscheidende. Es war ganz dicht an Hamburg, aber er hat es noch getoppt, indem er die Seite Bürenerland.wixsite.com. Junge, wenn du das liest, muss dir doch auffallen, dass das unglücklich ist. Du gingst auf die Seite, hast du so einen Werbeeinblender unten rechts gekriegt. Das, also so amateurhaft, dilettantisch, das heil ich. Ich würde trotzdem nochmal zurück zur verrosteten Dose kommen. Ja. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, was das ist, guckt euch das Video von JR an. Ja. Ihr seht wirklich eine verrostete Dose, boah, von der niemand genau sagen kann, ob es die Dose ist oder ob es irgendeine andere Dose ist, die immerhin an einem kleinen Plexiglasrahmen abgedeckt wird und ein bisschen beleuchtet wird. Und dann steht da einer daneben und kann da irgendwelche Stories erzählen. Also dafür schon mal beide Daumen nach oben. Das erklärt auch die Dose auf unserem Event, die wir hatten mit Dosen. Aber wir müssen es, eigentlich müsste es noch größer aufgezogen werden. Diese Dose müsste der heilige Gral des Geocachings sein. Wo wir eine so jede Stunde einmal davor beten müssen. Ja, in die Richtung der Dose, wo sie gerade ist. In Richtung der Dose. Und die Dose müsste aber immer genau auf dieses, wo sie damals versteckt war, ausgerüstet. Also wir werden so eine Dose auch für unser Event besorgen. Nee, wir werden die Dose besorgen. Ja. Wir machen die, genau. Und dann machen wir mal einen Rechtsstreit. Wie heißt diesen anderen Scheiß, wo sie alle für eine Tschechei sogar gefahren sind, diese komische Ausstellung? Mace. Wir werden auch eine Mace machen. Die schreiben wir einfach anders. Ja, eine Dose Mace, wenn wir nehmen. Genau, wir nehmen Dose Mace. Ganze Mace, genau. Und wenn die dann halt vor Ort sind, wir haben nichts anderes behauptet. Mace, ja. Das ist auch so. Das ist gut. Das interessiert keine, diese Ausstellung interessiert normal keine Sau. Da würde kein Mensch hingehen. Aber weil es da ein Icon gibt für Besonderes, sind die geströmt in die Tschechei plötzlich. Ich habe mir gedacht, das wollen die alle auf einem tschechischen Event, bis ich geschnallt habe, dass die das Mace auch haben. Ja. 3 Wochen später gab es dann irgendwie das nächste in Deutschland. Ja, genau. Wir bräuchten, wo sie aber auch angestanden haben. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wir bräuchten für das Event auch noch ein Mace-Kottchen. Stimmt. Vielleicht sollte man denen sagen, dass sie das Event auch einfach so locken können. Dann haben sie das eigentlich auch. Ja. Weil es gibt ja kein Logbuch. Ja, stimmt. Brauchst ja nicht mehr. Was ist eigentlich aus dem Wix geworden, aus diesem, wie heißt der, Ape Cash? Wird der jetzt wieder reaktiviert? Groundspeak überlebt sich noch. Immer eine, noch? Das dauert ein bisschen länger. Mann, die sind aber auch wirklich. Ich denke, das dauert noch 2 Jahre. Dann wirst du diesen Munitionsbehälter in einer großen Plexiglasscheibe buchen können. Der kostet allerdings 5.000 Euro, weil er ein bisschen mehr Gewicht hat. Ich denke, nächstes Jahr bei uns hier in Rhein-Sieel wird man die Original Ape-Kanone. Wir legen Ape-Cash auf. Der hat das Icon zwar nicht, aber der heißt Ape-Cash. Das reicht doch schon. Wir legen irgendwo Ape hin. Und wer Ape findet, kann ihn. Okay. Dann fiel mir so nebenbei auf, das fand ich einfach mal witzig. Es wirkt zwar noch ein bisschen mickrig, weil es so das dritte Event ist und so viel Anmeldung waren da nicht, aber trotzdem, GC5KZ ist auch immer wieder ein unglückliches Kürzel. Ja. GC5KZXK, das zweite Treffen der außergewöhnlichen Cashmobile. Ja, das, da sieht man ja auch ein paar Fotos da. Ist schon schräg, das Ganze, ne? Ja. Ich finde schon wieder so schräg, dass es sich schon wieder lohnen könnte, mal vorbeizugucken. Also, ja, ist dann auch das dieses Auto, was man so einritzen muss? Nee, das gibt's nicht mehr, das war halt. Lock mich doch an. Das ist ja, genau, da habe ich ja meinen 8888 oder so gemacht. Oh, hier ist ein alter Citroën, dieser hier. Was denn die man aus diesen, die Bilder da drauf? Ja, diesen man aus Louis Dufresne-Filmen noch kennt. Dieses. Die sich hoch und runter pumpen. Ja, genau. Aber die siehst du ja noch auf der Straße. Ja, wann hast du das letzte Mal so einen alten Citroën gesehen? Doch, ja, ein ehemaliger Kollege hat sie noch. Ja, ja. Naja, so richtig ausgefallen ist da auch nichts bei, ne? Ja, diese Jeep-Fraktion ist da, klar. Das war aber schon ein bisschen schräg. Ein Käfer. Zweite Treffen war das. Das ist jetzt das dritte. Gibt aber bestimmt zwei, drei Flecktarn auch. Käfer sind viele. Ja, da sind viele Bundeswehrautos bei, hier sehe ich auch gerade. Ja, dann fahren wir mal mit unserem die Schweigende Mehrheit Panzer hin. Wir haben nämlich so einen rosaroten Panzer, da steht die Schweigende Mehrheit drin auf dem Rohr. Der Ford ist auch halt hier. Also nein. Naja, kann man mal. Also wer sich für sowas interessiert, ist da schon mal nicht. Lass uns zu den Zahlen von Groundspeak kommen. Du hast dazu auch einen schönen Blogbeitrag gemacht. Ja, wurde ja auch schon arschviel drüber gesprochen, deswegen habe ich auch gedacht, mal was kurz. Ich fand die Zahlen ein bisschen schräg, also weiß ich nicht, ob die alle so wirklich hinkommen. Ich fand es auf jeden Fall interessant, sobald wir auf Zahlen gehen in unserem Blog, beziehungsweise Jürgen, schießt das so richtig hoch. Oder? Zahlentechnik, da kommen immer die ganzen Nerds ausgekrochen und dann hat jeder eine eigene Interpretation. Ja. Und was du nicht alles machen sollst, das kannst du doch nochmal so rausziehen. Ja, ja. Zumal interpretiert habe ich es ja nicht mal. Ich habe wirklich nur die Zahlen bereitgestellt, weil ich die Interpretation echt extrem schwierig finde. Es wurden 3 Millionen Caches gelockt. Das ist so annähernd alles, was es gibt. Also jeder Cache hat offensichtlich mindestens einen Lock bekommen. Das kannst du aber raussehen. Und dann sind 526.000 neue Caches platziert worden. OneNote ist geil. Er hat dieses Teil genau auf den Zahlen. Ich krieg's nie weg. Doch, jetzt weg. Nee. Ich geh da wieder hin eben. Das ist seltsam. Und 127.951 Geocacher attended an Event. Jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher, das konnte mir keiner so richtig beantworten. 127.000 Logs oder 127.000 Cacher? Nee, die Logs. Die können ja nicht die Cacher rausziehen, nur die Logs. Wenn du attended. Ja, dann ist es dann. Obwohl, das finde ich fast ein bisschen wenig. Ja, aber dann ist die Zahl, dann wäre die Zahl falsch, 127.000, weil da steht Geocacher attended an Event. Ja. Ja, so wenn doch, na klar, kann doch doppelt sein, kann man so verstehen. Mir ist nicht ganz klar, dann finde ich es auch ein bisschen wenig. Also ich glaube... Naja, aber 127.000 ist eine ganze Menge Zahl. Also wenn du einen Giga hast, dann hast du im Schnitt, wenn es hochkommt, vielleicht 3.000 Logs da drin. Na gut, das ist natürlich viele... Und jetzt guck mal, 127.000... Viele gehen auch nicht auf Events, ne? Das ist, okay, mag sein. Also ich hätte es mehr erwartet, ich hätte auch eine höhere Zahl erwartet, ja. Ich fand nur allerdings die nächste Zahl viel zu hoch. Also ich finde die Zahl extrem hoch. Die Challenges da, ne? Zito war das, ne? 61.000. Ach ja, 61.000. Die Hälfte davon waren auf Zitos, also das glaube ich von hinten nicht. Doch, da hat mir irgendwer geschrieben, da waren einmal im Frühjahr sehr viele auf diesen komischen Riesen-Zitos, als das so ein Souvenir gab. Das hat das. Ja, aber wenn ich jetzt mal so überlege, von den Leuten, die ich kenne, wo ich sage, okay, die gehen auf Events, auch regelmäßig auf Events, und die davon auf dem Zito waren. Also ich war zum Beispiel auch noch nicht auf dem Zito. Ja, aber von was für Events redest du hier? Von 50 Leuten, 50 Attended-Events, das kommt ja nicht viel zusammen. Lass aber mal ein riesen Zito sein, wo wirklich mal was zusammenkommt. Ja, gut. Also ich fand, Mega, ist ja oft, ist ja auch am Ende des Megas noch ein Zito hinten. Ne? Ich hätte bei der Zahl eher gesagt, Mensch, da fehlt immer ein Komma, ne? Irgendwie gefühlt so. Ja, stimmt. Fand ich ein bisschen, weil die Hälfte davon waren auch auf Zitos. Weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen viel. Ja, kam mir auch. Deswegen sage ich, die Zahlen fand ich auch irgendwie. Also ich glaube, da sollten sie auch nochmal denken. Aber das dauert ja immer so lange da. Also die Zahlen sind halt wichtig, so oft durchgekaut worden. Dass die Souvenirs funktionieren, das ist doch wichtig bei den Zahlen. 800.000 Souvenirs. Das wollte ich gar nicht erwähnen. Insofern, das ist das Wichtige an den Zahlen. Den Rest musst du hier irgendwie zusammen schubseln. So, da haben wir mal wieder ein JR. Ich finde, wenn ihr dem Blog von JR noch nicht folgt, dann tut es. Ja. Weil es ist immer. Er hat auch manchmal welche drin, wo ich immer denke, na gut, dass er das ja schenken könnte, jetzt letztens mit den TBs, weil sorry, die Nachfrage ist da, da ist doch ganz klar, Groundspeak, das verkauft. Also, da finde ich jetzt nichts verwerflich. Ich schlafe bei unserem Podcast auch manchmal ein. Aber im Großen und Ganzen passt ist das. Zu 80% passt das. JR849.de. Ja. Und da hatte er jetzt wieder beide Seiten einer Problemgeschichte. Genau, und es geht zwar um den Multi-Shakespeare. Hast du den Teil der GC-Note hier irgendwo? War das auch der abgeschossen wurde eigentlich? Nee, das war der in Weimar. Ach genau, und da gab es wieder irgendwelche Problematiken. Und dann ging es los zwischen Stadt und Kescher hin und her. Und was da von der Stadt teilweise erwartet wurde, was die machen sollen. Also ich sag mal eins, wenn du irgendwo einen Cache hast... Und irgendwer kommt und sagt, er ist scheiße und dieser Gegenwehr ist eine Stadt oder ist eine große Institution. Dann gibt es ja auch durchaus die Möglichkeit, diesen Cache einfach mal dicht zu machen und woanders zu legen. Und nicht 15 Diskussionen hin und her mit der Stadt zu führen, oder nicht? Ich weiß immer nicht, was die Leute im Block. Im Block. Ja, und man muss es auch sehen, es ist die Stiftung hat damals mit dem Owner oder Ownerin, ich weiß nicht mehr genau. Die Stiftung war erstaunlich, Geocacher-freundlich. Die hat den Geocache genehmigt. Mhm. Ja, und jetzt ist er halt irgendwie, gab es da irgendwie Probleme und hat eigentlich nur darum gebeten, dass er verändert wird oder entfernt. Die sind alle durch ein paar Büsche gelaufen, irgendwie, um da hinzukommen. Okay. So war das. Und das stand nicht genau genug, wo der war. Und die haben da was zertrampelt, glaube ich. So war irgendwie die Geschichte. Ja, aber das ist doch so logisch. Alle 10 Leute sind durchgegangen, dann gehe ich auch durch. Ja, die anderen sind auch durchgegangen. Ja, man siehst es ja mal. Ja, genau, dann siehst du schon, da muss ich durch. Aber wirklich, ich verstehe nicht dieses Miteinander da. Aber das sollen die Leute sich durchlesen. Also das jetzt im Einzelnen durchzukommen, wir wollen heute ja auch nicht mal ganz so lang machen. Die ersten schlafen uns hier so schon weg. Steffi, aufwachen. Also wer echt mal so Idioten-Cache erleben möchte. Ich sag doch, es ist die Einschlafhilfe. Wir verlinken das ja auch. Beide Seiten einer Problemgeschichte heißt das Ganze, findet ihr bei JR am Blog. Lohnt sich allemal. Die Baller-Cache sind nämlich der nächste, das ist nämlich der Lemstal-Höhlenweg. Das ist auch, wo ich so denke, sag mal, seid ihr alle gestört? Also der hat, da sind T5er zwischen. Oder sind das nur T5er? Das weiß ich jetzt nicht. Das sind T5er. Also auf jeden Fall sind T5er dabei. Das sind ja mehrere. Genau. Und der Jäger mag die nicht. Und hat das weiß man nicht. Moment, das wusste man nicht. Irgendeiner hat jemand runtergeschoben, das Ding vom Baum geschoben. Und zwar bevor der erste Ding gefunden hat, glaube ich. Ne? Relativ am Anfang. Genau. Ne? Vom FTF schon geschrotet. Also der Verdacht liegt nahe, weil ja nicht jeder mit einem Schrot... Man hofft, dass es zumindest der Jäger war. Ja. Und jetzt gehe ich nochmal davon aus, jetzt kommt der erste Finder dahin. Vielleicht war es auch Nazi-Opa. Findet das Ding zerschossen am Boden. Was macht der... Da liegt erstmal eine Ersatzdose unten am Baum. Unten am Baum. Wo ich immer denke, wie klar muss man euch noch zeigen, dass der die Dose dort nicht haben möchte? Muss er auf euch schießen? Oder wie ist die Vorstellung? Ja, die haben natürlich gedacht. Also, die haben sich gesagt, es war wahrscheinlich nicht der Jäger, sondern es war so ein Nazi-Opa, so eine Zelle, die versteckt im Wald. Die versteckt im Wald lebt und auf ihre Reaktivierung hofft. Die 20 Minuten. Das ist wieder die neuronale Störungszeit. Das nimmt man so hin. Das ist aber gut, das lockert den Podcast auf. Ich hätte sonst an so eine Schrotfledermaus gedacht, die nachts vorbeigeflogen ist. Die Durchfall. Ja, genau. Oder der Schläger ist vorbei, das Ding ist versehentlich losgegangen. Man weiß es nicht. Stell dir mal vor, also, eine Schrotfledermaus, die Durchfall hat und so. Also, du glaubst doch auch nicht, dass in den Loks danach gedacht wurde, ja okay, liegt vielleicht unglücklich. Nein. Ja. Die Owner und alle haben schon darüber nachgedacht, ja, wie machen wir das hier? Jetzt legen wir erstmal eine neue da oben rein. Ja, wer klettert hoch? Sehr. Jungs, das ist nicht euer Baum, ihr habt keine Genehmigung und offensichtlich hat hier noch was gegen Dose. Warum müsst ihr jetzt unbedingt dort oben die nächste Dose? Das ist doch schon geistesgestört, das hat doch schon mehr mit Sturheit, sondern schon nur noch mit Dummheit zu tun. Nö, also wenn jemand auf meinen Cache schießt, dann mache ich den natürlich schussfest. Ja. Mit Schutz. Westen gibt's ja für Schrot. Ich hätte ja Angst, ich sitze da oben und warum macht den Schrot fest und der schießt mir in den Arsch, weil offensichtlich ist der ja sowieso schon gestört, der Jäger. Ist ja nicht nur der Kescher gestört, der Jäger kann er nicht viel. Das, wenn der bei Schrot mit seinem Rollator kommt, merkst du das doch. Ja. Und bei Schrot ist das Problem, wenn du den Arsch schießt, schießt er dir auf Wanders. Das streut das ein bisschen. Das stimmt. Nicht jeder so gut bestückt wie du, ja? Das okay, wenn gut getroffen ist, kann das natürlich für eine Haltbarkeit sorgen, aber, also, ich frage mich doch bei beiden, also, bei Kescher und bei Jäger, da treffen doch zwei Geistesgestörte aufeinander, oder was? Also auch der Owner ist doch nicht klüger, wenn er das Ding da wieder reinhängt. Was soll also gerade der, also zum einen der Owner, wie auch derjenige, der da unten erstmal eine Ersatzdose hingelegt hat, wo ich doch denken muss. Das ist auch so. Also wenn ich da sehe, dass einer mit Schrot auf irgendwelche Gegenstände schießt, dann würde ich auch sehen, dass ich vielleicht innerhalb von 5 Minuten den Wald wieder verlasse. Da möchte ich mich nicht wissen, was er noch schießt, aus Versehen. Also, wenn mir das passiert, wenn ich diese Dose gefunden hätte, ne, ich glaube, ich würde tatsächlich Polizei rufen. Gar nicht, weil ich dem Owner einen anflicken will, sondern weil ich dann der Polizei sage, sorry, aber jetzt gucken Sie sich das mal wieder an, hier läuft einer rum, der ist nicht ganz dicht, der schießt auf Plastikdosen, anstatt sich einfach an die Gemeinde zu wenden, das kann nicht normal sein. Also. Zum Thema Jäger und ich hatte mal eine Autowerkstatt, bei der ich Kunde war und da hing oben so eine Tür im Büro und dann sage ich jemandem, ja, was ist das denn für eine Tür? Da war so eine Beifahrertür, so abgeklebt mit der Folie. Ja. Und hat die Folie hochgezogen, das ist ja deshalb. Da war eine Autotür, die war komplett durchlöchert. Ich sag, was ist denn, habt ihr hier Mafia-Kunden? Nee, sagt er, das war ein Kunde, der war Jäger, der ist nach Haus gefahren, nach der Jagd, morgens, im Morgengrauen und ist in der verkehrsberuhigten Zone über so einen 30er-Hucke gefahren und hat hinten in seinem Auto geknallt und hat ihm die ganze Autotür zerschrotet. Das sagt, er kann froh sein, dass da kein Fußgänger gerade auf dem Fußweg ging. Der wäre nämlich weg gewesen. Jetzt ist er natürlich archiviert, aber das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass der ohne dann nochmal guckt, ob da irgendwo ein 30er-Riegel ist. Dass das aus Versehen. Nee, aber ehrlich, also dafür fehlt mir die Verständnis, aber für jeden einzelnen Beteiligten. Ganz ehrlich. Ja, also solchen, die sind doch alle nicht jetzt dicht. Dafür haben wir Behörden. Da rufe ich Polizei, sage, hören Sie mal zu. Mag ja sein, dass die Dose da nicht hingehört, da passiert dem Owner doch nichts, der kriegt einmal über den Kopf, geht streiten, gut ist. Aber dem Jäger wird doch der Waffenschein entzogen. Sorry. Also, ja, zumindest kriegt er Probleme, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Wenn da so ein Vorfall ist, ist ja die Waffe spätestens los. Der schießt auf Plastikdosen, weil also, und dann aber eine neue aufziehen. Was soll denn diese gegenseitige Funktion? Vielleicht wollten sie ja mit einer Fotofalle ihn auf frischer Tat ertappen. Das fehlt. Ich hätte einen Nano hingelegt, um ihn mal zu testen, wie zielsicher er ist. Ich sag, wir sollten auf dem Event, doch wie heißt das, Käfig, genau. Wir sollten Käfig, wo sie sich dann drin treffen können und dann sollten sie sich mit irgendwelchen Waffen gegenseitig totschlagen. Ist kein Verlust für die Menschheit, wir haben was für eine gute Show für die. Wir machen das so, wie wir auf Facebook verlinkt hatten. Beide Augen zu. Mit so Das ist, sieht so geil aus. Und der Null Schlüppi an. Der Cash ist hier, achso, wer das ja noch lesen will, habe ich jetzt ganz vergessen. Hast du da? Ich habe wieder nur, ihr müsst es über diese komische Nummer so, GLP Y5 JYE, also GLP Y5 JYE. Das ist die Loknummer. Genau, und die heißen irgendwie Remstahl Höhenweg, ja. Geoschwops. Und da findet ihr das. Die sind jetzt endlich dicht gemacht worden. Also irgendeiner, der ist wahrscheinlich von der Vernunft jetzt eingeholt worden und jetzt ist da mal zu. Jörg, wie findest du eigentlich, dass du künftig nicht mehr so viele Caches auslegen darf? Der Pech ist, dass ich jetzt gerade zur Zeit gerade wieder an den Podcast reinhöre. Sorry, das habe ich heute, glaube ich, 7 Mal gehört auf irgendwelchen Podcasts. Ganz ehrlich, das interessiert mich so ein Scheiß. Ich habe das auf Facebook auch einen Post runtergesetzt mit diesem umfallenden Sackreis, den wir auf dem Blog haben. Ja, aber wir haben es trotzdem drin. Ich dachte, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, wir müssen es ja wieder aufnehmen. Hat JR aber einen geilen Gag gebracht. Habt ihr das eigentlich schon gehört? Also ihr dürft jetzt nicht mehr als so... Nee, wie viel steht eigentlich? Nee, steht nicht mehr. Also wenn ihr zu viel Caches am Stück legt, dann kriegt ihr eine Zwangspause. Ja. Und ich glaube, es stand da was von 2 Monaten, hatte ich was gelesen. Groundspeak hat jetzt tatsächlich, wenn JR nicht dann die große Verarsche gestartet, das glaube ich ehrlich gesagt immer noch, Groundspeak hat jetzt wohl tatsächlich über Facebook und auch bestätigt jetzt wohl rausgegeben, dass wenn Cacher zu viele Dosen liegen, du eine Zwangspause kriegst. Das heißt, du darfst dann keine gewisse Zeit keine mehr legen. Du kannst sie einreichen, aber sie werden nicht bearbeitet vom Reviewer. Genau. Die sind quasi in so einer... Aber keine stehen? Zahlen dazu? Nee, irgendwas? Nee. Ich hatte immer... Man munkelt ab 2. Ja? Ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, irgendwas von 2 Monaten Sperre. Ich weiß nicht, ob das ein Kommentar war, den man nicht ernst nehmen kann, aber ich glaube, irgendwas von... Aber weißt du die Menge? 2. Nee, keine Ahnung. Weil zum Radl-Event hatte ich immer so zwischen 12 und 14. Nee, ich glaube, das ist aber nicht die Menge, die gemeint. Ich glaube, da reden wir so von 100. Die wollen, glaube ich, offiziell ja auf Qualität, nicht auf Quantität. Und das ist zum Beispiel das, was ich meine. Da hat ja JR den großen Bericht drüber geschrieben. Und da mag ich den JR-Bericht zum Beispiel nicht, weil ich einfach sage, sorry, natürlich ist das jetzt mal ein dünner Ansatz, aber es ist wenigstens mal ein Ansatz. Und dann kann man auch ruhig mal sagen, nee, Grauspiel. Das finden wir gar nicht schlecht, dass sie das mal überhaupt in Angriff nehmen. Natürlich nicht die Lösung, mag ja alles sein, aber das jetzt zu zerreißen, finde ich zum Beispiel falsch. Also das finde ich als Blogartikel nicht. Naja, er hat ja eher zerrissen, er hat ja nachgefragt und hat ja angeblich eine offizielle Antwort bekommen und die war ja schon wieder so schwammig. Ja, er hat das ja recht, er hat also vollkommen recht, aber das ist trotzdem noch kein Grund zu sagen, dass alles schlimm ist, sondern die fangen endlich mal an. Ja, schlimm ist es nicht, aber als Reviewer ist es doch scheiße. Ja. Da steht eine schwammige Zahl. Also das ist Entscheidung. Es gilt nur für ganz wenige Individuen. Ja, aber zuletzt ist ja dieses Wort Willkür viel zu selten gefallen. Das heißt, es wird ja auch wieder Zeit, dass es wieder eingeführt wird. Also nein, natürlich ist das alles viel zu schwammig, aber es ist doch mal ein Ansatz. Ja. Ich finde, Leider hat da einen geilen Vorschlag zugemacht. Den müsste man irgendwie zu Groundspeak kriegen. Der hat gesagt, die müssten das viel einfacher machen. Die müssten erst mal sagen, du darfst nur dann eine neue Dose legen, wenn alle deine, die du draußen hast, gewartet sind. Das würde mir viel mehr wert liegen. Diese ganzen Scheißdosen, die 47 DNFs haben und trotzdem kümmern sich der Owner nicht. Die würden dann nämlich endlich mal beseitigt werden, unter anderem. Wenn der einen neuen legen will, muss er erstmal seine alten fliegen. Wunderbar, das sorgt für Qualität. Das fand ich gerade die Idee vom Leider, muss ich nicht sagen. Das war für mich ein viel besserer Ansatz. Oder archivieren. Aber auch das ist ja gut. Dann ist trotzdem aber eine ungepflegte Dose weg. Also ja, aber das ist ja dann aber nicht automatisch. Wenn du dann so ein Depp hast, der eine Zwangsarchivierung kriegt, aber seinen Müll nicht einräumt, dann ist die Dose trotzdem immer noch da. Der Müll bleibt doch sowieso immer liegen. Das ist doch alles Gequatsche, dass sie das einsammeln. Also das ist ich sammle meine Dosen ein, auch wenn sie aus zeitlichen Gründen dann irgendwann zwangsarchiviert werden. Ja, aber bist du einer von 50? Ich bin auch bald 50 optisch. Das siehst du, ja, passt das auch. Ja, da bin ich jetzt nur an mir. Nein, also es ist ja gut, wenn das gemacht wird, aber das wäre für mich schon der bessere Ansatz. Aber ich finde, ich würde das trotzdem nicht zerreißen, weil Groundspeak immerhin sich jetzt mal überhaupt Gedanken, weil ich meine, es hat ja kaum 10 Jahre rum, machen sich mal Gedanken über Qualität. Ist ja, man muss ja bei Groundspeak, da sind die Wege halt länger. Sie haben, so wie ihr geschrieben habt, haben Sie ja gesagt, 2017 wird das Jahr der Quality. Ja. Ich bin immerhin gespannt. Vielleicht wird 2018 dann das Jahr des Nano-Icons. Also man muss denen auch ein bisschen Zeit lassen. Also wie gesagt, interessanter Artikel, auch wieder bei JR zu finden. Guckt danach, da hat er das ausführlich beschrieben. Ich finde es ein bisschen zu negativ gesagt, wie gesagt, weil ich gut finde, dass sie überhaupt was tun. So, Punkt. Ja, viel mehr brauchen wir nicht sagen. Das ist durch sämtliche Blogs und alles gejagt worden. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch klug scheißen. Wir müssen eigentlich, und wir müssen es wie andere machen, wir müssen jetzt so eine Umfrage machen. Wie findet ihr das? Es ist nichts greifbar, es ist nur irgendeine Aussage. Schreibt uns das in die Kommentare. Ja, kannst du auch eine Umfrage machen. Ja. Findet ihr das gut? Ja, nein, was jetzt? Vielleicht. Ne? Ja, genau. Ja. Oder gleich eine Petition. Es gibt nichts Offizielles. Es gibt einen Blog, einen Tag. Der war gut. Dein erster Beitrag, aber gleich pointiert rein. Das vielleicht kam mir auch so vor den Kopf. Nein, also ist es ein Anfang. Ich starte eine Petition auf Twitter, um da mal wieder ein bisschen Leben reinzukriegen. Dann mach lieber Facebook, damit es beleidigen. Das finde ich immer schöner. Ja. Facebook, habe ich das Gefühl, ist alles, was bei Twitter nicht mehr mitkommt, das rutscht auf Facebook. Ja, das finde ich auch. Nee, viele, die bei Facebook sitzen, kommen nicht zu Twitter. Die schaffen es einfach. Die kriegen es nicht hinter einen Account. Ja, also weil man sich nicht mit Facebook anmelden kann. Ja, und wenn sie mal fragen, warum soll ich mir ein Ad davor hängen? Ich heiße doch gar nicht Ad. Ne? Ja. Und wenn ich Ad heiße, heiße ich ja dann Ad. Also bei Facebook, ich gebe mir ab und zu wirklich auch mal die Mühe, sachlichen Beitrag irgendwo zu diskutieren oder was dazu zu schreiben, auch wirklich durchdacht und so. Das ist, also, ich weiß nicht, also, so eine weiche Masse im Kreis, da ist einfach kein Hirn zu finden. Das ist wirklich schlimm. Also Facebook hat sich tatsächlich entwickelt in eine Richtung, also gerade auch was diese Gruppen angeht. Also ich agiere eigentlich auch nur noch in Gruppen, weil der Rest, das läuft irgendwie so auch im ganzen Freundeskreis. Ja. Aber so in Gruppen, wenn man so guckt, wie das sich so entwickelt, schalt RTL 2 ein. Ja, also da läuft das ist schon seit Jahren abends, das kannst du da nochmal nachlesen bei Facebook tagsüber. Ja, ich frage mich wirklich, ob die echt in die Schule gegangen sind oder nur dran vorbei. Bei manchen fragst du das wirklich. Ist es wirklich so? Ja, das stimmt. Damit meine ich jetzt noch nicht mal die Argumentation, Rechtschreibfehler kann man ja machen, aber in der Masse teilweise, wo du echt überlegen musst, was wollen die eigentlich von mir? Was schreibt das Individuum da jetzt? Ja. Da denke ich immer, Leute, echt, also das Handy kann es, der PC korrigiert. Da bin ich sogar ziemlich pissig, das stört mich. Mir geht es um den Inhalt, es muss lesbar sein davon. Genau, aber Rechtschreibfehler mache ich auch, aber ich mag es auch nicht. Ich habe auf Twitter jetzt auch wieder einen, der mir dann schrieb, hier von wegen... habe ich gesehen. Habe ich mir auch klar geschrieben, das macht er noch mal, dann kann er wie man das folgen. Ja. Das muss ich nicht haben. Also das finde ich dann albern. Auch gerade auf Twitter, wo ich dann oft noch das Handy benutze, um was zu schreiben, ja, da sind oft Schreibfehler drin. Ja. Das ist entweder habe ich es wirklich nicht gesehen oder man vertippt sich auf dieser kleinen Schweine. Oder du hast eine Rechtschreibkorrektur drin, die dir ein anderes Wort erreicht. Nee, die habe ich tatsächlich bei mir sowieso ausgeschaltet. Ja, aber das ist halt, wenn du dann während der Fahrt ist es ein bisschen schwierig, auch immer zu tippen. Das ist ja. Es ist, ja, muss man mir dann nicht unter die Nase binden. Also da bin ich zickig. Das kann man aber sonst im Allgemeinen auch bei deinen Sachen, die du schreibst, jetzt nicht. Ja, ich habe auch welche drin, aber das ist ja nicht so gravierend. Ich denke mal auch, das war von ihm eher wetzig gemeint. Also ich hatte nicht, dass er fürs Böse gemeint war. Aber dann sage ich einmal deutlich hier, da ist Schluss und so. Wenn es dann noch weitergeht, gibt halt so manche Sachen, dann mag ich das halt nicht. Wie damals auch bei dem Thermomix, wenn man mir dann irgendwann einmal zu viel was vorlabern will, ob der nun gut oder schlecht ist, dann habe ich die Schnauze irgendwann mal voll. Na gut, haben wir noch was Schönes. GC6TT3C. Das habe ich mir gerade in Bezug auf diesem, man darf nicht so viel Caches legen. GC6TT3C, also wenn man nicht so viel Caches legen darf und aber diesen Legedruck hat. Wie heißt denn der Cache? Der heißt, wie wird es ausgesprochen? Ich schätze mal, Tscheschka Krajina. Oh, ja, wunderbar. Ja, Skorka Rasho. Tschechisch ist das nicht, ne? Das Tschechisch hören die, glaube ich, nicht so gerne. Ne? Ist das... Wenn es auf der Slowakisch ist das, ne? Ja, ist das nicht. Also Entschuldigung, wenn ihr in der Tschechischen Republik liegt, dann hören die Slowakisch vielleicht nicht so gut gerne, sondern eher Tschechisch. Ich weiß nicht, Tschechisch, das ist auch vielleicht noch so ein Schimpfwort oder irgendwie irgendwas mögen die. Krainisch ist nee, das ist ja auch noch ein anderes. Naja, auf jeden Fall ist es nicht in unserem Land. Und der hat auch fast europäisch. Der hat, ich weiß gar nicht wie viel, irgendwer hatte es gezählt. Ich hatte es gesehen, 254 Stationen. Auch angelegte Waypoints. Ja, es ist wirklich. Die fängen bei A1, glaube ich, an und hörten auf irgendwo bei. Ja, mit XX und so. Aber ja. Also habt ihr tatsächlich durchgezählt? 254 Stationen, glaube ich. So ist das, wenn du zu viel Zeit hast. Ja. Das ist, wenn der Pinsel zu kurz ist, damit verlängerst du ihn. Und dann aber, glaube ich, war es Mystery, wahrscheinlich ist Mystery, ja. Einstiegsrätsel D5 wahrscheinlich. Ne? Ja, ist ein 4-4er, glaube ich. Ja, also, ja. Vielleicht ist ja auch der Gag, bis zum Ende zu scrollen, da stehen die klar Koordinaten. Ja. Die, also fand ich, ja, so kann man seinen Legedruck auch loswerden. Also ich zum Cash würde ich, der geht bei mir sofort auf jeden Fall. Wenn du im Geflügelbetrieb als Legehenne abgelegt wurdest, ja. Ne? Abgelegt wurdest. Ne? Also, echt absurd, ne? Also, wir kommen super bald durch hier. Spike hat mal wieder was geschrieben über sein Cash-Verständnis. Ich befürchte, die Kommentare, die er dazu gekriegt haben, waren nicht so ganz, wie die er erwünscht hat. Spike.de, der schreibt ja auch immer schöne Sachen, oder Spike05.de. Ja. Ich habe Geocaching als Spiel immer falsch verstanden. Und da lässt er sich darüber aus. Auszug aus dem Wikipedia-Eintrag zu Geocaching, von dem geht er aus. Da wird nämlich von besonderen Orten gesprochen. Ja. Und irgendwie haben ihm eigentlich alle widersprochen. Also ich gleich vorweg mit, gebe ich zu. Weil ich auch immer sage, besonderer Ort ist immer schön für einen Geocache, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich von dem Ursprung des Geocaches ausgehe, nö, ich bin jetzt über 50, älter als du, ich kenne noch die. Ich habe als Kind tatsächlich noch Schnitzeljagd gespielt. Ich auch. Reichlich. Durchaus. Kommst du auch vom Dorf? Ja. Ja, dann kennst du es doch. Mhm. Und da war die Location eigentlich nie interessant. Das ging immer nur um den Spaß von Station zu Station. Ja. Und irgendwie lag da Zettel und da stand, wo du als nächstes hin soll, oder Pfeile oder ein kleines Rätsel waren aber eher selten. Nee, es war eigentlich eher nur Zettel suchen und dann. Genau, und dann oder Hinweise suchen. Genau. Ja. Und das hat riesen Spaß gemacht. Ohne tolle Location und auch ohne große Rätsel. Also, nee, kann ich Ihnen nicht unterschreiben, wenn ihr sagt, Cache-Verständnis muss eine tolle Location. Nö, finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch durchaus Caches angebracht, die an beschissenen Location sind, wenn sie dafür was anderes bieten. Ein schönes Versteck oder ihr lässt mich wandern. Hier auch gerade der Heide sind auch nicht alle Wandercaches mit Tradis schön, sondern manche sind auch noch hinter die in der Baum geschnitten. Mhm. Finde ich trotzdem toll, weil sie mich 10 Kilometer durch die Heide also dieser auf der Lüneburger Heide, diese Runde, die ist da. Der ist, glaube ich, auch sehr einfach. Mit den Tradis, die quasi ja nur an irgendwelchen Bänken immer sind. Ja, genau, die sind auch. Die sind eigentlich sehr langweilig. Ja, aber ich habe den zum Beispiel mit meinem Sohn, der ist jetzt gerade 3 geworden da, als wir da losgezogen sind. Der fand das total geil. Das meine ich ja. Nach Spikes seiner Definition völlige Scheiß-Caches sind sie aus der Sicht auch, weil sie haben gar nichts. Ja, das ist einfach so. Auch auf der Runde ist nicht jede Location so toll. Genau, aber die meisten schon. Die meisten schon. Runde, sie führt einen 10 Kilometer, sind das, glaube ich, gewesen. Das war eine ganze Ecke jedenfalls zu laufen. Also ist das auch ein toller Cache. Also so einfach ist es dann auch. Ich verstehe es sowieso nicht. Es wird ja immer auf Morsex-Regeln und so weiter hingewiesen. Ja, finde ich auch immer so bedingt. Die Realität ist doch eine völlig andere. Das kommt dazu, ja. Ich meine, du kannst jetzt das jederzeit durchbringen. Ich sage ja, schöne Locations, warum denn nicht? Aber das als Gesetz, als Must-Have, also genau zu sein. Stunde 15, kriege kein weiteres Getränk angeboten. Mhm. Ist doch keiner da. So. Das heißt, Must-Have immer durchzukauen, so nach dem Motto, ich habe es verstanden, ihr alle nicht. Das ja, dieses mein Verständnis von Cache ist dies und jenes, das müsst ihr jetzt auch mal so sehen. Das finde ich mal spannend. Ich meine, jetzt hier zum Beispiel diese ganzen Postaufbewahrungskästen, die stehen ja nun meistens nie an einer schönen Location. Ja, diese ehemaligen Energiekästen, die du so aufmachst, und dann ist da meistens TB-Hotel ein Riesen. Ah, okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da kommst du einfach darum, dass das Ding mitten irgendwo steht und da drinnen bist du überrascht und trotzdem findest du einen guten Cache. Und die Abgebrühtheit ist wieder, die es da dann ausmacht. Ja, genau, aber von Location ist da nichts zu sehen. Genau, da kackt ein Hund hin oder so, wir stehen ja meistens am Arsch der Welt. Ja, ich finde es auch mal schwierig, das in Worte fassen zu wollen, was einen guten Cache ausmacht. Das ist schwierig. Lüneburger Heide, wie du sagst, ist genau, da ist es genau, und wie ist der, die, was wir eben hatten, die Runde, nee, ist nicht Lüneburger Heide. Auf der Lüneburger Heide. Genau, das ist ein Paradebeispiel für mich. Ich finde das. Dosen sind, das sind Raffindosen, ne, glaube ich, zum großen Teil. Ja. Alles was Schlimmes. Nee, stimmt, alles Filmdosen, ne? Genau, ja, fast alles Filmdosen. Also eigentlich alles was Schlimmes. Alles, wo jeder Cache sagt, oh Gott, eine Filmdose, nicht was auch nicht. Oh Gott, dies, oh Gott, jenes. Ja, ist ja so. Eigentlich ist es so. Ja. Trotzdem, ich habe die Runde gemacht. Ich habe die so. Ich habe einen Artikel darüber gemacht, weil ich die richtig gut fand. Ja. Die fühlt mich einfach. Durch den Artikel bin ich eigentlich drauf gekommen, die zu gehen, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich ist die eher wieder so, und nee, du machst nicht. Die war gut, ne? Ja, die war wirklich gut. Also deswegen, ich denke auch mal, das ist schwierig zu fassen, aber es kann eine tolle Location sein, ist auf jeden Fall schön. Ist immer gut, ja. Das ist es kann auch mal sein, dass die Dose eigentlich total blöd ist, weil das Listing total lustig war. Ja. Ne? Oder halt, wie gesagt, ein schweres Mystery, wo ich sage, ich bin ja auch nicht so der Rätsellöser, aber es gibt mal manche, die faszinieren mich so. Ja. Und dann ist die Dose meistens irgendwie so ein Leitfaden. Ja, aber da sage ich nachher, trotzdem hat das Spaß gemacht, das Rätsel zu lösen. Man muss den Rest ja auch nicht verurteilen. Das wird mir ja auch mal gern vorgeworfen. Ich hole mir Mysteries nicht mal mehr in der Pocket Free. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass ich sage, die müssen abgeschafft werden. Es gibt Leute, die mögen, die sollen sie doch machen, habe ich gar kein Problem mit. Für mich sind bleibende Scheißdosen. Gibt ja noch andere. Für mich hat das auch mit Cash nichts zu tun, aber ich schreibe ja jetzt keinem vor, deswegen die nicht zu machen. Also, weiß ich nicht, muss man ja zumindest mal drüber diskutieren. Also ich finde das immer so ein Common-Like. Das kommt ja alle halbe Jahr so ein Beitrag in unterschiedlichsten Blogs. Und dann kann man da immer drüber reden und dann mag der Hintergrund vielleicht auch gut sein, aber die Realität ist eine andere. Nein, ich glaube, er hatte vermutlich gerade so eine Serie von Scheißdosen. Ich kann ihn das so gut verstehen und dann schreibt man sowas mal. Kann ich echt gut verstehen. Würde mir genauso gehen. Aber ganz ehrlich, ich setze mich auch abends mal ins Auto und fahre einfach eine Runde mit dem Auto ab und nehme die Dose vom Film, vom Straßenschild, lock die und steck die wieder hin, weil ich da Bock drauf habe. Und in dem Moment ist es für mich, habe ich genau Bock drauf. Und für mich haben diese Caches in dem Moment eine Berechtigung. Das gibst du nicht zu. Habe ich gerade erzählt. Nee, das schneide ich raus. Ja, das hast du gesagt, du kennst jemanden, der macht das. Ich kenne jemanden. Ja. Nein, aber das, so ist den doch die... weißt du, so ist doch die Realität. Oder sagen wir mal so, du bist in dienstlich wertvoller Kleidung unterwegs. Ja. Da möchtest du möglichst... Oh, und du hast, möchtest du vielleicht eine einfach zu erreichende Dose, wo du vielleicht am besten noch davor parken kannst. Dann ist genau das dein Metier. Du möchtest nicht durchs Unterholz greifen. Du möchtest nicht dreckig machen. Du hast dienstlich wertvoller Kleidung. Ja, was meinst du, was ich für einen Ärger gekriegt habe zu Hause? Weil ich in so einer Hose, ich dachte, T4,5 wird schon gehen. Leider hat es gegossen aus Eimern und ich bin im Baum hoch und einmal so schön mit der Hose an dieser Buche lang. Ich kann dir vorstellen, die Hose aus. Heike fand das nicht so witzig. Krieg ich nie wieder raus! War etwas... Mit der Dr. Beckmann Fleckenschere. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder Schleichwerbung. Oh. Gibt natürlich auch andere rein. Die sich sehr wohl in meiner Hand schmeichelt. Wenn wir dafür Geld kriegen, ist das okay. Na gut. Wir wollen doch nicht, wir haben ich muss mal sehen, wann ich welchen Podcast rausbringe. Weil an einem Tag ist ja Verschwendung. Ja. Wir müssen ja Content streuen. Ja, aber auf diesen hier warten Sie ja. Ja, der geht auch morgen raus. Ja. Dann habe ich hier. Es ist für Jan schon wieder böse Worte für bekommen. GC6XZNJ. GC6XZNJ. Der heißt Desom Avenc de Sa Travessa. Ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall liegt er auf Mallorca. Auf Malle. Mir fiel das alles auch immer nur auf, weil wir fahren ja im März dahin und deswegen guckt man ja auch schon ein bisschen, was da gibt. Und da gibt es auch so eine Mallorca-Gruppe, bin ich reingegangen und da kam der dann. Da hieß es dann so schön im Listing, habe ich das alte überhaupt noch? Nee, das hat er dann ja ganz schnell überarbeitet. Ach doch, hier. Alle Höhlen auf Mallorca dürfen nur noch mit autorisierten Guides befahren werden. Wir können gerne einen Guide vermitteln. Wer in Zukunft ohne autorisierten Guide einfährt, macht sich strafbar und die Loks werden gelöscht. Da hat er ja schon bis zum Ärmel steckte der schon in der Scheiße. Und genauso kam es auch, das ging dann auf Facebook so richtig los. Dazu muss man sagen, das ist der, glaube ich, der Quadmaster, der Eckberg, oder wie der heißt, der das gemacht hat. Der ja sowieso, also das kommt ja nicht von mir, sondern der einfach einen durchwachsenen Ruf hat, um das mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Bezug auf Geld. Guck mal, wenn er so wegnimmt, dann heißt das ja DSM. Ja, stimmt, ist eigentlich fast von uns. Und da wurde natürlich sofort gesagt, Moment, das ist doch kommerziell. Ja, ist also er legt einen Cash in die Höhle, teilt dann mit, dass Loks gelöscht werden, wenn du nicht einen Guide hast, den er dir aber gern vermittelt erfahrt. Ja. Na, weil auf ihn, also er kriegt natürlich kein Geld für. Nein, nee, überhaupt. Ich kann mir so in Spanien richtig vorstellen, ganz ungewöhnlich, dass man eine Hand die andere wäscht. Das kann mir richtig. Ja, aber das war ja schon immer dafür bekannt, dass er versuchte, aus diesem Hobby irgendwie noch irgendwas rauszukriegen. Also du wirst das Listing, wenn du jetzt reinguckst, auch nicht wiedererkennen. Also die ganzen Texte sind raus, da steht eigentlich nur die und die Höhle, da könnt ihr rein und könnt ihr machen. Ich frage mich nur, wie das durchgegangen ist. Oder was nachher geändert hat. Och, also du fragst dich, also wie der Deutsche aus Mallorca, der da Geld verdient, und der spanische Reviewer, das ist insgesamt so ein Land, das ist fast wie Deutschland, ist so verknöchert und steif. Wieso die beiden sich einigen konnten, dass das durchgeht, ja? Ja, auf Malle hast du, wir waren auch mal da, was hast du, 500 Dosen oder so, wenn du eine Pocket Query ziehst. Ja, davon sind gefühlt 80 von ihm. Ja. Ne, irgendwie so. Also ich denke, kannst auch alle gut mit dem Quad anfahren. Ja. Ich denke, da kann man auch durchaus einen zweiten Account haben als Reviewer. Ne? Das Schlimme ist, ja, ich glaube, das. Nein. Der war auch aus Madrid, glaube ich, der Reviewer. Ich habe mal extra nachgeguckt, weil das interessierte mich auch. Ich nehme ihm das gar nicht übel. Die müssen ja auch von irgendwas leben da. Das ist doch völlig okay. Aber das so hinterfotzig über Caches zu versuchen, das nehme ich übel. Soll er doch Caches legen? Soll er doch anbieten, da hinzufahren? Aber nicht im Listing. Ja, ihr braucht leider einen Guide. Die kriegt ihr von mir. Sonst muss ich euer Log löschen. Ja, das ist ein No-Go. Also ich habe so das Gefühl, denen geht da auf der Insel das Geld aus oder was, und sie müssen jetzt versuchen, die Cash halt zu... Geht nicht nur das Wasser, aber sondern auch das Geld. Vielleicht hätte man es so machen müssen, hättest du einfach gelockt. Sagst, da ich ja selber Guide bin, ja. habe ich diesen Cash gelockt. Und in dem Moment, wo du das dann löscht, dann machst du hier Locklöschung. Also ich fand das schon schräg. Also als dann die Diskussion Locklöschung aufkam, hat er den Text auch sehr schnell geändert. Also du merktest, das war mal wieder so ein Versuch, das wieder durchzusetzen. Ich will ihm auch gar nicht wirklich was unterstellen, aber das ist einfach No-Go. Und ihr fragt uns, warum wir zum Beispiel zu dem neuen Geo-Checker, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, ja. warum wir da Probleme sehen. Ihr fragt das uns wirklich, überlegt doch mal jetzt hier auf diesen Cache bezogen. Wir sagen nur, wenn es irgendjemand machen möchte, der macht es. Ja, das ist ja auch so. So, da haben wir noch einen Tipp, der kam noch kurz vor Ende rein hier, von JR849. Ich habe das also noch schnell alles für meine Caches hier gemacht im Umkreis. Jetzt können wir den bekannt geben, den Tipp. Man sollte beim Spoilerbild, das habe ich aber vor ein paar Jahren schon mal in so einem Artikel gehabt, schon die EXIF-Daten rausnehmen. Nein, man sollte sie drinnen lassen. Nee, das ist wichtig. Das ist wichtig. Du kannst es ja gar nicht hochladen aber ohne EXIF-Dateien. Als Mystery-Owner die Koordinaten des Finals mit zu fotografieren und ein Foto zu lassen, ist schon sehr dämlich. Er hat auch eine ganze Hand voll rausgefunden, wo das da ist. Habe ich auch gesehen. Da waren einige, aber es war früher schon ein guter Trick. Aber welches erhebende Gefühl ist es denn, so ein Ding so zu lösen? Da geht dir doch einer am PC ab. Ja. Mir auch. Ja. Und deswegen finde ich das gut. Einen anderen Weg zu finden, so ein Cache zu lösen, finde ich schade schon immer. Ich mache auch Nachtcache immer noch gerne am Tag. Fragen die, Sie mich, die ob besten, ich bin. Ja, die besten Cache-Wunder, an die sich jeder erinnert, sind doch die, die du dann zufällig durch Intuition gefunden hast, wo du sagst, hier würde ich jetzt eine Dose hinlegen. Oh, da liegt ja ein Buch, welche ist denn das? Da musst du erst mal rauskriegen, welche Dose das ist. Das ist viel schwieriger, erstmal rauszukriegen, welches Final hast du gefunden. Dann probier vorher, also ja, gebe ich dir recht, ist Affengang, aber probier vorher nochmal aus dem Nachtcash am Tag zu machen, ist fast noch geiler. Ich habe mal 4 am Tag erledigt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich brauche. Du läufst einfach und guckst, findest ja einen Reflektor und dann läufst du und guckst, ob noch ein Reflektor kommt. Wenn das die falsche Richtung ist, musst du halt die anderen 4 Wege lang gehen. Du musst nur richtige Freunde haben. Wenn dich einer Major nennt, der hat auch so einen Langscheinwerfer, der hat am Tag auch die Reflektoren. Nein, habe ich auch schon gemacht. Mit der P14 geht das auch tatsächlich. Wenn du General D-Buddy. Aber das macht nicht so viel Spaß. Macht wirklich noch mehr Spaß, die ohne Taschenlampe zu machen. Das ist echt geil. Wenn du wirklich Lust hast zu laufen an dem Tag und hast nicht so viele Caches mehr am Umweg, such dir einen Nachtcache und lauf den per Gucken ab. Das ist echt geil. Aber am richtig geilsten ist, wenn du dir so einen Gürtel umschnallst, so wie Mixi vorgestellt hast, und über Sensoren zum Cache geleitet wirst. Ja. Ist das nicht geil? Du machst ja... Jetzt kriegst du mal gute Fragen, aber würdest du einen Gürtel kaufen? Wir müssen den nochmal erläutern, ne? Stell dir mal vor, du ziehst einen Gürtel um und der summt in die Richtung, in die du gehen musst zum Cache. Summt also oder vibriert? Und der vibriert. Also kein Vibrator, Gürtel. Das könnte man aber erweitern. Mit 4 Vibratoren. Das muss ja auch scharf sein. Hoch geht's schon wieder lassen. Super Idee. Nee, also erstmal, Gürtel, der vibriert. Der hat so praktisch 8 Sensoren und der sagt dir so vorne links, dann musst du so dahin gehen. Würdest du sowas kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Was meinst du? Nee, wozu denn? Naja, du wolltest nicht mehr. Also die Erklärung von Mixi war, du kannst viel mehr in die Natur gucken, brauchst nicht mehr aufs Handy reden und dann so gucken, sondern du. Das, ich hätte das. Der ist quasi dann mit GPS-Empfängern. Der hat sagt GPS-Empfänger drin. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause mir eine Koordinate auf die Toilette lege und nachts versuche, ohne irgendwo gegenzustoßen mit dem CE mal im Dunkeln. Ja, dann hol ich mal. Wenn du Empfang hast, geht das. Ja. Für zu Hause geht's auch. Fürs Bett würde ich es mir auch holen, aber Geocachen eher nicht. Ja, also für zu Hause schon, aber für draußen nicht. Also es ist so absurd, wenn ich den Geschenk kriege, würde ich mal ausprobieren. Vermutlich hat Mixi deswegen darüber berichtet, wenn ihr irgendwann umsonst kriegt. Aber das Ding soll 120 Euro etwa kosten, habe ich gehört. Vielleicht gibt es das auch im Hosenträger. Oder überleg mal, geht ja gar nicht. Ja, doch, das tut noch. Cool, wäre es natürlich. Kannst du noch einbauen. Ja, das tut noch. Wenn es das in der Skihose schon eingebaut gibt. Für einen guten Nachtcache im Winter? Dann würde ich auch überlegen. Ich habe das angeguckt, hab mir ein Video angeguckt von Mixi, vor mir die ganze Zeit gefragt, seid ihr doch jetzt dicht? Was soll denn das bringen? Kann ich mich in der Natur gucken? Ja, kann ich so auf. Aber wenn da steht 200 Meter geradeaus, gucke ich doch nicht 200 Meter lang auf mein GPS nicht. Aber das muss doch irgendwo in der freien Wirtschaft für sowas eine Verwendung geben. Sowas macht man doch nicht fürs Geocache. Doch. Wo du so ein kleine Kundenklientel hast. Doch, das war wohl hauptsächlich Geocache, wenn ich es richtig gesehen habe. Es gibt da so eine Seite, die heißt www.sensovo.de, also Sensovo mit V. Hier, große Seite. Für unbeschätzbare Vorteile dein Geocaching-Erlebnis. Mit dem Geobelt. Mit dem Geobelt. Und dann ist da viel grüne Natur und mehr ist auch nicht zu sehen. Der Steffi hat auch so ein Geobelt. Ne, der frisst aber auch Schappi. Ne? Also irgendwo hatte ich dann gelesen, dass das wohl so um die 200... Achso, wir haben keine Internetverbindung. Ja. Dass das um die 240 Euro kosten sollte. Oder 120 oder 240, ich weiß gar nicht mehr. Ja, naja, überleg mal, du musst ja im Prinzip, ist das nichts anderes als ein GPS? Ja, aber also, wenn du jetzt zum Beispiel T5er kletterst und hast so ein T5er, wo du von einem Baum zum nächsten nicht rüber, dann brauchst du nicht mehr gucken, dann kannst du wirklich auf diesen Baum lassen, kannst du auf dein Klettergeraffel und die Knoten und Seile und also ich habe nicht einen Hauch der Ahnung, wie ich das ernsthaft einsetzen könnte. Fetisch. Für Blinde vielleicht. Ja, das wäre doch eine Marktlücke noch. Wir machen hier Touren für Blinde, Geocaching-Touren. Also du musst dir mal vorstellen, du gehst und fertig. Ich fand das damals schon total lustig, wenn man noch die etwas älteren Kinder, das ist noch vier gegen Willi, die Sendung, wo die am Abschluss so ein Videospiel gespielt haben und immer gegen die Hintern und gegen den Kopf und gegen die Schulter, um dieses Ding an der Wand da zu leiten. Ja, so einfach muss das ja auch sein. Also ich habe so eine Smartwatch und ich stelle die am Tag ab und zu, wenn ich arbeite, tatsächlich ab, weil das anfängt zu nerven. Das macht ja auch nur, wenn eine Nachricht über das Handy kommt. Ne? Aber das nervt schon, dieses Vibrieren. Und jetzt stelle ich mir vor, ich gehe damit durch die Stadt und andauernd, das ist ja wirklich, als wenn ich irgendwie und jetzt musst du aber auch aufpassen, dass du das Ding auch richtig rumträgst. Nicht, dass er dich komplett weggelenkt. Dann rennst du 5 Kilometer in die falsche Richtung. Du guckst ja nicht mehr auf dein GPS. Ja, stimmt. Ja, aber du hast die Schnalle ja meistens vorne. Ja, aber du kannst ihn ja umdrehen. Links ist rechts. Ja. Ja, sind das ist trotzdem nur vorne. Sind die Sensoren doch außen. Die Sensoren sind doch sowieso außen. Also wenn ich den Gürtel jetzt so rum habe. Wenn ich den Gürtel jetzt so habe und einmal 180 Grad drehe, ja, dann ist links rechts. Ja, dann ist die Gürtelschnalle auch verkehrt rum. Nee. Die hängt ja dann auf dem Kopf, das siehst du schon. Dann steht das G auf dem Kopf. Das siehst du. Wo sehe ich denn bei meiner Gürtel schon, ob die falsch oder richtig rum ist? Da musst du mal kurz den Bauch nach oben nehmen. Ja, da geht es ja schon mit los. Da sehe ich ja nicht, wenn der Bauch drin. Ja, aber jetzt machst du einen Nachtcache und es ist dunkel und du siehst es nicht, wie rum das Ding. Ja, aber nee, das ist können das wir uns, drin, müsst ihr ja trotzdem machen. Können wir uns darauf einigen, dass das Ding absolut... Völlig überflüssig ist, ja. Ja. Das ist sowas für Extrem-Nerds. Also wird sich bestimmt verkaufen, aber... Wird sich nicht mehr verkaufen. Wahrscheinlich diese Sensoren... Ich wollte jetzt auch mal was Positives gesagt haben. Positiv. Komm mal, jetzt kommt wieso das, kriegen wir den auch zum Testen? Das fehlt mir. Jetzt kommt das letzte Thema, das wir haben, weil in der Nacht hatten wir ja schon. Ja, wir haben noch besondere Cache. Nee, aber themenmäßig kommt das letzte. GC5PK4J. GC5PK4J. Ja. Kleiner Happen T5. Und man beachte den Publish. 16.03.1970. Das ist ein Trabi. Weil man hat mir gesagt, es gibt so, als ich diese Zahlen zum Auswerten hatte. Das steht bei mir 30.03.2015. Nee, den hast du einen anderen hier, da. Ach, da oben meinst du? Wie geht denn das? Du hast auf das Log geguckt. Ach so, da. Guck auf das Publish. Das kann ich dir sagen. Ich habe mal, diese Zahlen aus der geheimen Datenbank bekommen, ne? Und es gibt 11 oder 13 Caches, die vor 2000 angeblich gelegt sind. Das sind, glaube ich, 12 Mysteries oder so. Also das ist extra für Mysteries gemacht worden von Groundspeak. Das wird praktisch mitverarbeitet in dem Mystery, dieses Datum. Und da sie ja so eine beschissene Datenbank haben, haben sie kein extra Feld, sondern sie müssen wirklich das Original-Publish-Datum dann verändern dafür. Und es gibt diesen Tradi, weil bei den Mysteries habe ich es noch verstanden, als man mir erklärt hat, ja, das liegt daran, das Mystery und so darum. Warum dieser 1970 das kannst du verändern. Versteckt wurde? Das kannst du nach dem... Das Hidden-Datum? Ja. Ich kenne einen Cache, der hier im Südkreis ist das. Da ist jemand, der hat die Caches gelegt so um 2006 rum oder so. Der ist dann irgendwie mal beim Autounfall verstorben und ein Schulfreund von ihm, der jetzt auch Cacher ist, hat seine Dosen quasi, die teilweise archiviert wurden, weil sich ja keiner mehr drum kümmert, weil der Typ verstorben ist, hat die wieder ausgelegt als Reloaded-Version und hat dann das Originaldatum der Originaldose quasi dann geändert. Das soll so funktionieren. Das erstaunt mich, das Groundspeak. Ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, das funktioniert. Ja, aber das zerlegen Sie. Also, wenn das funktioniert, kann ich ja keine einzige Zahl, die Groundspeak mehr rausnimmt, ernst nehmen. Ja, jetzt fangen Sie alle an, wahrscheinlich die Dinger zu. Ich weiß doch nicht ernsthaft, wann der versteckt wurde. Ich weiß auch nicht, welches der älteste Cache wirklich ist dann. Also, das theoretisch, ja. Das ist ja alles wirklich nur theoretisch. Also, ich glaube, ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, das funktioniert. Das kann man wohl irgendwie. Ja, die Datenbank ist bei denen so scheiße. Die haben wirklich nur dieses eine Feld. Also, dann ist es tatsächlich so, dann kann ich Groundspeak-Zahlen nicht im geringsten glauben. Weil das kann ja die Cacher dann vergeigen. Gut, auf die Menge geht das jetzt unter, aber ja, lass da mal einen sich richtig Arbeit machen, dann verlegt er den die gesamten Daten. Ja, ja, dann es gibt ja auch, gibt's ja auch Matrix für gelegte Dosen. Ja, eben, ja, eben. Dann geht's schon los. Ich habe nichts gesagt. Also es war, das schneiden wir raus. Es war der Typ, der auch für das Mega hier verantwortlich war. Könnt ihr alles zusammen ein paar schreiben dann. Ja, da haben wir nur noch besondere Caches. Ich habe, so langweilig der ist, GC22ZH9, Zerfall des Granitgebirges am Brocken. Das ist ein Earth Cache. Weil er so einfach warum ist. Ich den genommen, genau, warum ich den genommen habe, geh hin, da hängt dann so eine Tafel, lest drei Sachen ab, das war's. So muss Earth Cache. Dann macht er einfach Spaß, dann geht man da gerne hin, guckt sich das an. Und jeder kann entscheiden, ob er die Tafel jetzt noch auswendig lernt und ähnliches oder nicht. Den fand ich richtig gut. Irgendwas, ich glaube, ein, zwei Sachen musste man feststellen. Genau, um diesen Cache loggen zu können, begebe ich zur Infotafel an den angegebenen Koordinaten und finde heraus, wie diese Klippenformation benannt wird. Sende mir eine PM mit Lösungswort und logge deinen Fund. Ja. Da habe ich vorgestanden, siehst du. Zwei Stück habe ich gemacht und der andere war dann der, wo ich eins Wort zu wenig hatte. Dann hatte ich noch einen zweiten am Brocken. GC155XQ, 7 Epigramme. Also erstmal lacht der schön. Ich glaube, die Fotos, die ich gesehen habe, die sahen echt toll aus. Ja, der lacht da habe ich meinen Tausender tatsächlich gemacht, 2005. Mhm. Der lacht da, das hieß früher, glaube ich, Höhe, Heinrichshöhe oder so. Da habe ich 1000 Meter Höhe rund, deswegen haben wir damals die Tausender da gemacht. Ganz tolle Ecke. Und was ich am geilsten fand, der Owner, ich weiß gar nicht mehr, kann jetzt hier nicht draufdenken, weil wir keine Verbindung haben, der ist länger dabei als ich. Da gibt es nicht mehr viele von. Der schrieb mir noch, Respekt, Mensch, Demoli, ich weiß nicht, wer er mich kennt, hat mal einen Cash gemacht, habe ich dazu geschrieben, noch Respekt, Mensch, du bist länger dabei als ich. Der hat, glaube ich, 2003 oder so angefangen. Das fand ich auch sehr spannend. Aber die Bilder hast du auch gesehen. Also ja, wirklich tolle Ecke, du musst so ein bisschen weg von dieser Hauptstraße. Ja, schön, schon mit Moosen und genau, und genau. So ein Steg war das, glaube ich, irgendwie, ne? Ja, ja, sah genau, schön aus. Genau, der Steg war auch schon ein bisschen zerledert und so. Dann gab es noch einen zweiten, auch ein Stück weg von der Straße. Also wer an den Brocken geht, der kriegt jetzt mal ein paar Tipps hier. GC28HPK, Stück weit unten am Wasser, ein bisschen abenteuerlicher Weg dahin, lohnt sich auf jeden Fall. Was habe ich noch? GC5CY8M, man merkt, dass ich mal wieder unterwegs war. Wassercache 1, schierkes kalter Bode, ist mitten im Ort unter der Brücke, ganz, also dahin zu kommen ist echt cool. Also muss man gemacht haben, dann weiß man, was ich meine. Hast du Gummistiefel angezogen? Oder? Nee, eben nicht. Du konntest, wenn das Wasser nicht zu hoch ist, auch ohnehin, aber es ist einfach eine geile Location da und dich sieht da keiner, obwohl du mitten im Dorf bist. Das ist irgendwie cool. Dann habe ich noch den Strick-Cache, Stickstoff. Oh, ich kann das nicht mehr. GC65-2B9. Ich fand den einfach cool, weil der Name, das wäre es gerade so gefallen, Stickstoff. Ja. Da bin ich auch nicht drüber gefallen, bis ich dann da stand und sticken musste. Das ist so cool. Oh. Jetzt hast du den Gag verraten, Dusselmensch. Ja. Das ist doch allgemein bekannt. Spoiler ist das. Zum Glück hatte ich meine Frau dabei, die das mal eben gemacht hat. So, vorletzten, den ich noch habe, der kommt wieder von hier. Holzwurm Hannes. GC6EVW5. Das ist so bei Wedel. Der ist... Nicht zu viel Spoiler. Das Versteck, die Versteckart habe ich schon öfter gesehen, aber nie so perfekt gebaut. Der ist in ein etwas, was sowieso da ist, integriert. Aber echt, da hat einer First-Class-Arbeit hingelegt. Okay. Das sage ich erst, wenn es aus ist nachher. Der letzte ist von dir. Ja, da muss ich eine kleine Story erzählen. Gott. Weil ich war nämlich mit der Dein Mutter-Tour unterwegs und wir waren unter anderem durch Wietze gefahren. Und wer Wietze kennt, DJ UKW-Land, ja. Und der hat da, also liegen auch noch andere gute Caches, auch von anderen Owner, aber der hat da einen Tradi-Nacht-Cache gelegt. Der sich nennt Banana Nightclub. Ich glaube, den kannst du sogar relativ spoilern, weil der war irgendwo sogar als Video schon zu sehen. Ich glaube auf Facebook. Aber ist der nicht Geocache des Monats gewesen? Oder das, ja. Ich glaube, der war das. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall fahrt dahin. Fahr dahin, macht ihn auf, bei Nacht, das ist der Hammer. Ich war noch nie bei einem Geocache so begeistert, weil es war so dunkel, der kam so richtig gut rüber mit Farbeffekten, dann eine total positive Mucke. Also hat er wirklich richtig ganze Arbeit geleistet, hat unter anderem auch 250 Meter Kabel verlegen müssen. Und ich habe mir noch gedacht, ey, wenn da jede Nacht da einer da kommt, dann hörst du ja auch so, wie so, so eine Jugendgang, also ist mit Musik und so weiter, dann hört man das ja, wenn da alles ruhig ist. Und aber ist schön. Eigentlich waren wir auf dem Weg zu einem anderen Nachtcache nach Hannover, da sind wir auch hingefahren, der nennt sich der Goldene Keks. Den konnten wir leider nicht abschließen, weil wir eine Station nicht gefunden haben, aber das war total spooky. Ja? Wir fahren in Hannover auf irgendeinem so Parkplatz drauf, an einem See. Du erwartest, da ist nichts. Fährst drauf, dunkel. Wir fahren drauf, gehen hinten so vier Autolichter an. Also vier Autos, Licht. Ich denke, hä? Fahren, der erste fährt so vorbei, der zweite fährt vorbei, einer fährt weg, einer fährt nach da, ein neues Auto kommt raus. Ich denke, was ist denn hier los? Am See, wir waren, haben ungefähr 23 Uhr irgendwie so, da ist nichts. So, wir steigen aus, gehen so die erste Station, dann läuft sie wieder zurück, muss wieder in Richtung Auto. Ein Auto fährt drauf. Ein Auto kommt ganz langsam uns vorbeigefahren. Ein zweites Auto fährt auch ganz langsam uns vorbei. Guckt so nach, was macht ihr hier ein? Macht ihr hier ein Spiel? Wir so, also einer hat sich dann unterhalten, wir haben dann die Station gesucht, die war okay. Ja. Okay, wir haben dann die andere Station gefunden. Ich sage, ey Leute, was ist denn hier los? Ist das hier irgendwie so nicht, dass sie das Auto aufbrechen? Dann haben wir die irgendwann die Station nicht gefunden, setzen uns zurück ins Auto zu dritt. Typen, ne? Hm? Geht hinten wieder ein Licht an, ein anderes Auto kommt, sie packt sich so. Ein zweites Auto packt sich so. Die Typen, die uns gerade angesprochen haben, so ein Bus, parken sich so. Ich denke, was ist denn jetzt hier los? Jetzt gibst du das mal ein. Parkplatz an diesen Ding. Ich ein, erster Treffer, wenn ihr in Hannover seid. Diesen Parkplatz ist der gay, transvestierten und transsexuellen Treffpunkt in Hannover. Und drei Typen im Auto, weißt du, die waren alle geil. Wie der kleine Spitz. Kannst du das doch nicht zugeben. Also, du musst das nicht so. Und in, ich so die Loks durch, du gehst dann die Loks, ob du irgendwie so einen Hinweis kriegst, ja. Und dann so alle, ja, ist schon spooky, irgendwas ist hier mit dem Parkplatz. Jeder beschert sich, jeder. Wir fahren nachts auf dem Parkplatz, ah, volles Haus, volles Haus. Noch nie erlebt, das ist wirklich spooky. Also das ist hängen geblieben. Muss, auch wenn das nicht erfreut. Musst du DJ UKW auch sagen, also wenn ich fantasiere, auf die Postkarten sind dann immer Einzelstücke. Das stimmt. Und wir haben dann noch in der Nähe vom, den habe ich jetzt nicht aufgeführt, in der Nähe vom Flughafen gibt es ein Ding, das nennt sich Ein-Mann-Bunker. Ja. Und dann gibt es noch Ein-Mann-Bunker, Ein-Frau-Bunker, weil die Tochter gesagt hat, ich, also wenn es was für Mann gibt, ist es auch für Frau gemacht. Das ist richtig geil. Das, also nicht auf, also schon auf erweitertem Flughafengelände, ist aber alles angemeldet. Macht auf jeden Fall Spaß, sich da mal blicken zu lassen, wenn ihr so einen Ein-Mann-Bunker mal sehen wollt. Also ist auch noch zu empfehlen. Das ist auch so ein Ding. Da war früher mal Cash drin, aber der hat irgendwann den rausgenommen. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Da wir haben, eine Person rein, ja. Ja, wir haben uns dann überlegt, wenn man das ist, dass sie vielleicht irgendwie zu Zeiten des Weltkriegs, dass das die Wache war und wenn ihr was gesehen hat, dass er dann nicht weggesprengt wird, dass es das sein Bunker war. Der ist ja da reingehüpft eben. Ja, so ein Ding, also da habe ich da auch. Aber überleg mal, was für ein Aufwand. Die haben einen kompletten Bunker gebaut für eine Person. Ja. Hättest du auch einen für 10 Bunker. Aber wie gesagt, das kenne ich in Hamburg auch, da steht auch so ein Ding. Da war früher mal Cash drin, 2005, und der war schon scheiße, damals der Wüste. Jetzt ist da gar keiner mehr drin, dann könnte ich gleich mal gucken. Könnte ich mal einen reinlegen. Das kannst du hin, da musst du erstmal hinfinden, so ein Gewerbegebiet, das keiner kennt in Hamburg. Also das ist echt ein Kunststück dahin zu finden, an der Bahn hinten. Siehst du, hast du doch alles, ne? Coole Wegführung, geile Location. Mit dem, kannst du ja mit dem Gürtel arbeiten. Ja. Der vibriert nur, irgendwann vibrieren alle, weil er den Weg nicht findet. Ich habe mir überlegt, da mal tatsächlich ein Event zu machen. Das ist so eine alte Müllkippe. Oh, super. Ich wollte schon immer mein Event auf einer Müllkippe haben. Aber du kommst... Nee, es ist renaturiert, also es ist alles grün. Aber du kommst nicht hin. Also wenn du ernsthaft, wenn du dich habe, die Außen, da findest du nicht hin. Egal von wo du kommst, stehst du vom Graben. Das ist das Geilste. Das Ding ist rundherum umgeben vom Graben. Es gibt nur einen einzigen Weg dahin. Und das ist eine Riesenfläche. Und der Graben ist auch so breit, dass du da auch nicht mit Schwung rüberspringst oder so. Also das wäre echt mal eine geile Idee, da ein Event zu machen. Und da ein Zito zu machen, ist doch völlig geil. Und dann so ein Foto zu setzen, wo du so 20 LKWs von den Bösen, die haben Zito. Und davor so 5 Leute. Das kannst du gut fotografieren. Also die Müllabfuhr ist da tatsächlich auch in der Nähe. Wenn du das geschickt fotografierst, sieht das so aus, als hättest du das angeliefert. Das hätte natürlich auch was. Ja, das wird tatsächlich, also heute erstaunlich, ne? Naja, eigentlich ist unsere übliche Zeit. Okay. Ja. Ich bin immer noch in diesem Modus, dass ich hier Internet habe. Nee, 3,5 Stunden, wir haben ja auch noch eine Besprechung. Ich merke, das war eine Stimme jetzt langsam. Fängt an zu kratzen. So, ja. Aber zwischendurch ein bisschen ich trocken. Ich merke, dass die Augen zufallen. Ja, haben wir viel Dünnschiff erzählt jetzt. Jo. Gehört ja auch dazu. Ich könnte wieder einen Monat. Endlich mal wieder auf Hattie rumgehangen. Ich muss ja ab und zu müssen wir auch ein paar austeilen, damit wir mich wieder anhören, dass wir auch ein paar einstecken müssen. Also, wir müssen es einfach so sagen. Wir finden nicht nur euch scheiße, wir sind auch selber scheiße. Ja, das ist ziemlich konsequent. Das ist so ein Level. Ja, Boulevard ist Boulevard. Ich habe auch immer noch keine Lust, News-Podcasts zu machen. Immerhin sind unsere Zuhörer hier, die sich sehr beteiligt haben, nicht eingeschlafen. Das ja, sind halt was. Die schweigende Mehrheit. Also, ne? Stimmt überhaupt. Das sollte öfter machen, sich so die schweigende Mehrheit zu nehmen. Wir sollten mal so ein Willkommen im Podcast der schweigenden Mehrheit und dann zwei Stunden nichts sagen. Der andere hat das ja schon gelernt, der schafft das schon ab und zu mal, wie sie reinzukommen. Ihr beide müsst mal üben. Kriegen wir auch Besserung. Mit jedem. So. Ihr sollt ja auch nicht arbeiten. Wir stehen uns ja hin und sagen, wie toll wir es gemacht haben. Ja, genau. Ihr bringt uns dann praktisch Bericht. Ja, ich habe jetzt schon 10 Händler. Ja, wir werden das so machen. Wir werden das ganze Listing und so alles einreichen, wenn es dann soweit ist. Und kurz vorm Event werdet ihr das Event adoptieren. Ja, genau. Ne? Für Ruhm und Ehre. Ja, ich dachte, ich kurz vor dem Event machen werden, archivieren wir es. Das war mein Gag. Das glaubt man sowieso gerade davon. Nee. Eigentlich will ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt schon. Egal wie das Moment wird, wird es immer Gegenwind geben. Ja, definitiv. Und dann genau greift der Vorteil von den Wahlen. Dann können die sich nicht zurücklehnen und sagen, wir haben ein tolles Event hingelegt und wenn jetzt geschimpft wird, dann kriegen sowieso die Wahlen ab. Das weiß ich jetzt schon. Da kann ich auch gut mit leben. Also mittlerweile habe ich mich da auch dann gewöhnt. Am Anfang habe ich das auch mal ein bisschen aufgeregt, wenn man es einer angepumpt hat, aber mittlerweile, weißt du, aus dem gucken sich jetzt alles. Ja, wir können weil unser Wahlspruch ist, wir machen keine Gefangenen. Ja. Der Major und der Sergeant. Ne? Na, überlegen wir, wir haben immer, also früher mit Missy Weiber als die Schlinge Mehrheit, hat er mal als Interview-Podcast angefangen, wo wir Gäste befragt haben. Auch das war schon etwas unrunder als normales Befragen. Das haben die Gäste aber dann noch ganz gut verknust. Und dann haben wir halt auf die Gäste verzichtet nur noch gepöbelt. Eigentlich ist das der optimale Weg. Ja. Nein, das geht schon. Wir kriegen dafür genug zu. Ja, wir machen den nächsten Mal wieder live, ne? Ich weiß nicht, ja. Achso, der soll ja auf den, der soll ja dann in. Vielleicht machen wir den auch tatsächlich aus Hannover, aber dann live hinkriegen, weiß ich nicht, da müsste man, na, das ist immer schwierig. Also die Experimente haben wir alle gemacht, selbst aus dem fahrenden Auto habe ich mit Marco damals mal live. Ich erinnere mich. Echt, hast du zugehört? Ja, ja. Das ist erstaunlich gut eigentlich, ne? Dafür ja, das ging überraschend gut. Oder? Ja, fand ich auch. Also die Technik hat das echt hergegeben. Kommt doch mal, wo du langfährst. Nee, wir sind tatsächlich von Neu-Wolmsdorf nach Hamburg zum Event gefahren. Bestimmt eine halbe Stunde hat das gedauert oder so. Also hin und wieder war der Diesel ein bisschen präsent. So, ja, er hat so einen alten Golf-Diesel, der war ziemlich alt, ja, der war deutlich zu hören. Aber wir haben tatsächlich das Ding in der Hand, da ein Handy dran und über das Handy gestreamt. Und das hat gehalten. Also wir haben tatsächlich eine halbe Stunde Live-Podcast bekommen und haben dann vom Event sogar noch live weiterberichtet. Also es funktioniert erstaunlich gut. Aber das ist so ein Aufwand, dass viel von dem Podcaster verloren geht, weil du einfach mit der Technik viel zu beschäftigt bist. Also ich habe mal wieder Bock auf deine schöne Couch, nachdem ich hier in diesem Korb sitze, dass du die ganze Zeit sitzt. Ja, ja. Nee, live finde ich auch gut. Müssen wir mal gucken, ob wir nächstes Mal vom Event machen müssen. Können wir noch besprechen gleich. Live finde ich auch eigentlich immer ganz gut. Wir müssen mal wieder Gäste dazu kriegen. Auch mal ganz kurz. Jetzt haben wir ja drei. Ja, ja, du hast vorhin jetzt gesagt, an der richtigen Stelle, weißt du noch? Nee, vielleicht. Nein, tatsächlich mal auch wieder so Gäste-Podcast, wo ich reinstelle. Ja, diesmal haben wir aber auch Themen. Wenn wir jetzt wirklich auf Gäste gehen, dann machen wir die Themen etwas kürzer, dann lassen wir auch die Gäste gehen. Ihr habt ja jetzt schon durch der Vorschau immer drei Worte im Event-Teil sagen. Ja, wir haben auch keine Themen. Das ist so unsere gegenseitige Therapie. Dann schnauzen wir uns wieder an und dann ist wieder alles okay. Das ist der Vorteil von Boulevard. Die anderen Podcasts sind echt, du merkst das auch manchmal, wirklich schon bemüht, irgendwie Themen zu finden, weil sie ja einfach so mehr so Tagesschau sind. Also betrieben gesagt. Das haben wir ja nicht. Wir können ja einfach pöbeln, das kannst du immer. Und dann kannst du noch ein bisschen schnacken über irgendwelche Schrotfledermäuse. Ja, ist auch super. Ja. Also mir ist diese Variante tatsächlich lieber. Ich weiß, dass unser Podcast, ich glaube, 10 Hörer mögen das, die dokumentieren auch ganz viel und sind auch 10 sind auch im Chat nochmal dabei. Das sind Stammhörer. Genau. Und die anderen 1480 hassen uns. Die aber kaufen den Geobag. Die hören das nur, um zu sehen, ob sie gehört, ob sie genannt werden. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, ey, also wenn ich so die Resonanzen bekomme. Stimmt, die müssen uns hassen, weil auf ein Event, auf eine Bratwurst eingeladen wurden wir noch nicht. Nee, gar nichts, ne? Nee. Angespuckt, aber Gott sei Dank auch noch nicht. Also so schlimm kann es auch noch nicht sein. Ja, die meisten nehmen das, glaube ich, mit dem richtigen Humor, die konsumieren das und denen ist das eigentlich scheißegal, wie wir sind und was reden. eine Stunde schön, wer da auch war. Aber es ist halt schade, dass es der Großteil der Geocaching-Podcasts ist ja eigentlich eher News-Podcast. Ja, kann ich auch verstehen. Das ist, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil so das, dieses lockere darüber reden, bisschen Boulevard, hat ja auch was. Das Quantum Prost konnte es ja auch ganz gut. So ein bisschen auch, das war auch eine sehr angenehm zu hören. Das finde ich schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja. Aber ansonsten, das andere kannst du, da muss man sich teilweise zu stark konzentrieren. Das kann ich so, wenn ich den Podcast höre, nicht hören. Die machen alle News und dann musst du wirklich zuhören. Ja, Und die streiten sich ja schon fast um dieses Jahr. Das ist dann, da berichten doch alles Gleiche. Soll ich mich erzählen? Ich mache diesen Podcast ja nicht. Wir haben den auch nicht angefangen, weil ich jetzt so viel Lust hatte, den Podcast zu machen. Weil das habe ich ja 2005 auch schon mal gemacht oder 2006, drei Folgen. Und als Neuer kam ich sofort aufgehört. Wenn es wieder einen gäbe, den ich richtig gut finde, so wie die Dosenfische am Anfang, würde ich tatsächlich auch überlegen, ob ich wirklich weitermache. Weil dann habe ich eigentlich gern höher, das reicht mir ja. Wir machen den immer noch, weil es gibt nichts Vergleichbares, leider. Das finde ich wirklich schade. Das ist so, wenn man selbst nicht auf ein Mega-Event eingeladen wird, macht man selbst eins. Da muss man auch selbst einen Podcast machen, wenn man keine Ahnung. Kommen wir eigentlich kostenlos rein? Nee. Also alle anderen kommen kostenlos rein. Dann sind wir sofort raus. Ja. Aber das ist ein Problem, das ich auch in der ganzen Blog- und Podcast-Szene sehe. Außer der auch natürlich so aus der Reihe fällt, ist mir das auch viel zu gleich geschaltet, so oft. Da wird einfach nur, ich weiß nicht, die Eventberichterstattung nichts gegen Schmidli, ich kenne den Typen gar nicht, aber sorry, das kann das letzte Kack-Event in der hintersten Ecke sein. Das sind immer die besten. 7 Millionen Fotos und es ist das perfekte Event und es wird ganz großartig. Und, ich weiß und das nicht, nächste wird noch perfekter. Also, und es kommt immer ein perfekteres. Ja. Ich weiß nicht, was er davon hat. Also das ist doch keine Berichterstattung, das ist gar nichts. Nein, er kann ja hier mit unserem Mega-Event endlich brechen. Das, schade ist nur, dass wir ja schon einen offiziellen Medienpartner haben für das Mega-Event. Ja. Ja, ja, ich würde das versteigern. Ich würde das versteigern, wenn es halt mehr. Eine Objektivität noch fragen. Nein, ich glaube auch das. Ich will dem gar nicht Böses unterstellen. Darum geht es mir gar nicht. Oder auch den Blog schlecht machen. Sondern ich habe am Anfang den ja auch gelesen, aber habe mich irgendwann gefragt, wozu soll ich das lesen? Da steht sowieso, dass das Event ist perfekt. Also, das, was ich wirklich gut an ihm finde, er macht unheimlich viele Fotos. Das mache ich jetzt nicht negativ. Du kannst wirklich gucken, wie war's da? Wie sah's da aus? Ja, aber dann ist er auf Instagram eigentlich besser auf. Ja, aber ich gucke seine Fotos an. Aber ich lese den Text wie beim Comic. Ne? Also ich brauche Bilder, aber den Roman lese ich nicht. Das ist wie beim Playboy, meinst du? Deswegen ist aber Comic sagen. Irgendwer sagt, über Dritte kriege ich da zu viel mit. Der meint sich in der Dritten aus, dass ich ihn ärgern würde. Also ich verstehe erstmal, was er genau meint danach. Mir hat das noch nicht gesagt. Ich finde ihn auch gar nicht ärgern. Ich habe ja gar nichts gegen seinen Blog. Nur für mich ist das kein Blog, sondern wegen Bilderbuch. Ich finde im positiven Sinne. Weil für Bilder sehe ich das auch so. Der macht nämlich gute Bilder, weil ich gerne an. Aber die Texte können wir schenken, weil ich weiß ja vor, was da steht. Ja. Ich finde es auch nicht gut, dass du dich so über andere mal auslässt. Deswegen jetzt mal die Message an die anderen. Fühlt euch von mir eine schöne warme Decke geholt, ein bisschen angekuschelt. Ja. Ich habe ja auch kein Problem, ich schimpfe über uns zu Hause, von daher, was soll denn das? Also, ich sag mal ganz ehrlich, selten bin ich der, der angefangen hat. Also speziell so mein Freund Hatti, sorry, aber da war er der Erste, der uns Profilierungssucht und alles Mögliche unterstellt. Haben wir auch. Aber er hat es unterstellt. Er hat gesagt, das ist so, aber er hätte es nur diagnostizieren müssen. Ja, er hätte uns fragen können und wir hätten gesagt, natürlich ist das so. Und dann hätte er es berichten können. Aber das hat er nicht gemacht. Er macht das ja immer gerne so, dass er irgendwas unterstellt. Es sei denn, du sagst dann immer zu, du Penner, was machst du denn? Dann plötzlich hat er das alles vergessen. Es sei denn, du sagst, also Stammhörer, das kann ich dir nachweisen, dass er nicht mal ist davor. Das war der Stammhörer, es tut mir leid. Und zufälligerweise habe ich diesen Podcast, Original-Podcast nicht geschnitten. Ja, es tut mir wirklich leid, aber das ist einfach peinlich, sieht das so. Also von allen Seiten, Du hast doch bestimmt noch eine Podcast-Aufnahme von 2011, wo du Stammhörer erwähnt hast, das T-Shirt. Ne? Ich weiß nicht. Musst du jetzt reinschneiden. Ich hatte es gar nicht mit dir, das hätte mich auch wirklich mal interessiert, aber die haben das ja wirklich regelrecht belegt, dass es da wohl noch ein Foto sogar gibt, von wo einer schon mit dem T-Shirt rumläuft. Weiß es alles nicht. Ich habe noch so eine Aufnahme. Ich hätte auch, also wenn er uns so angepumpt hätte, hätte schon eine passende Antwort bekommen, aber ich hätte nicht angefangen, jetzt irgendwie Beweise zu sagen. Ich weiß gar nicht, was... zu, auf die Penner hört, wieso nicht, ist gut, wenn mich einer so anpiekt. Es gibt ein Foto von mir auf der Love Parade mit dem Stammhörer-T-Shirt. 2004 mit einem Stammhörer-T-Shirt, die schweigende Mehrheit. Das kann ich zu verstehen. Ich weiß gar nicht, warum die da so ein Problem mit haben. Ich meine, warum nennt sich der eine nicht Stammhörer und der andere hat draufstehen Hörerstamm? Was ja ungefähr das Gleiche ist. Selbst wenn, ist es ja völlig egal, weil sie haben ja hier oben, also wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es dieses T-Shirt jetzt beim Podcast-Tee. Und der hat hier oben so ein kleines Logo Podcast-Tee und da drunter steht Stammhörer. Also wirklich ein kleines oben so. wenn es das Gleiche gibt und da steht Cash-Frequenz, wo ist das Problem? Ist das völlig egal. Also die Leute gucken doch trotzdem drauf, lesen den Text und dann ist es doch okay, wenn beide das Gleiche haben. Das macht doch, also das, ich verstehe also die Problematik überhaupt nicht. Jetzt ja, aber jetzt sieht es natürlich albern aus, weil jetzt kommt natürlich Schweigen her. Wir haben als einziges Emblem über die gesamte Brust gemacht. Die Schrift ist genauso groß. Das heißt, die gesamte T-Shirt-Vorderseite ist Stammhörer. Ich finde, das sieht einfach cooler aus. Ja. Aber sich jetzt um diesen Begriff zu streiten oder dass das bei Spreadshirt.de gemacht wurde. Mein ich habe doch nicht, weil ich da jetzt ein T-Shirt gekauft habe, gehören die jetzt mir. Also ich fand das echt schräg. Ja, das, aber das, da siehst du mal, wenn das unsere Probleme sind, die wir so haben, ja, ist doch gut. Ne? Ich finde auch einmal jetzt, wie gesagt, da wurde gleich, da muss man jetzt nicht drauf fragen. Natürlich muss ich darüber reden. Ob wir alle Podcasts haben oder nicht, deswegen kann ich darüber reden. Das ist doch nichts. Ich weiß nicht, was die sich alle vorstellen. Ich kenne keinen von diesen anderen Podcastern, außer mal von zweimal gesehen vielleicht. Und es ist mir eigentlich egal, was sie machen. Und wenn aber was passiert, was ich albern finde, dann berichte ich darüber. Wenn die bei uns was sehen, was sie albern finden, sollen sie es doch auch mal. Vor allem ist es ja so, wenn man das von außerhalb vielleicht mal jemand sagt, Leute, das ist eigentlich albern. Ja. Vielleicht denkt man selbst mal drüber nach und guckt sich das Ganze nochmal so mit etwas Abstand an und sagt, eigentlich ist das albern. Also oder halt auch nicht. Und sagt, also nee, ich finde es nicht albern. Auch, das ist damit umgehen. Ja. Also das beste Beispiel. Ich sage ja, ich sehe gar nicht so, dass ich keine Fehler mache, aber ich habe mal irgendwo in einem Blog oder ich habe mal einen Podcast gesagt. Das ist ein Sensor aus dem Gürtel übrigens. Ja, ich habe den Cache neu gelegt und die FDF-Geier haben sich da gleich oben getroffen, obwohl ich extra zugeschrieben habe, trefft euch natürlich nicht vor Ort. Das war eigentlich überhaupt nicht böse, sondern ich fand es einfach unglücklich. Da war einer aus einer Wohnzucht tot beleidigt, dass ich ihn FDF-Geier genannt habe. Ich meine, ich finde den Typ echt scheiße, das weiß er auch, aber ich wollte ihn damit nicht beleidigen, habe ich ihn auch angemeldet, habe gesagt, hör mal, ob wir so mögen oder nicht, wenn dich das wirklich stört, dass die FDF-Geier, also ich entschuldige mich wirklich offiziell bei dir, das war nicht so böse gemeint, wie du das vielleicht aufnimmst, und dann ist die Sache doch aus der Welt geschafft. Ja, dann ist dann nochmal gut. Aber sich dahin zu stellen, das Totschwein zu wollen und das aus einem Live-Podcast, der schon gelaufen ist, rausschneiden, also doch, kann man machen. Ja, wie alt ist man? 12? Ich glaube, man nimmt sich immer viel zu selbst zu wichtig und man ist auch immer viel zu schnell beleidigt in diesem Geocaching-Kreis. Da kann ich mich nicht mit ausnehmen. Ich muss auch mal aufpassen, dass ich mich nicht selbst viel zu, uns auch selbst viel zu hoch einschätze. Das geht mir echt auch so. Ja. Da komme ich auch mal im Event und kein einziger hat mich angesprochen. Denke ich auch, warum nicht? Ich dachte, ich kenne dich. Ja, ist ein ganz komisches Gefühl. Man verstandenmäßig weißt du, natürlich kenne ich da nicht jeden. Aber also, das auf dem letzten Event war das auch so. Und dann habe ich eine kleine Glocke genommen, mich in die Mitte gestellt und gesagt, okay, hier ist euer Lieblingspodcaster. Ich habe Autogrammkarten dabei. Ja, ich sitze da hinten am Tisch, holt sie euch bitte ab. Das ist nochmal Autogramm. Geile Idee. Autogrammkarten finde ich aber gut. Das Schlimme ist, ich bin ja auch noch völlig schizophren. Ich mag das schon, wenn einen die Leute kennen, finde ich schon cool. Gar keine Frage. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich mache. Aber ehrlich, auf ein Event gebe ich froh, wenn mich keiner kennt, will ich angesprochen werden. Aber wir können wir nehmen das hier auf. Wir machen bei meinem Mega nämlich eine kleine Autogrammstunde. Wir setzen uns da hin und schreiben dann hin. Klein, ne? Also, auf unserem Mega wird es eine Autogrammstunde geben. Zumindest wir drei vom Film. Also, und die zwei Tauben, ja, die Tauben. So. Die führen uns die Fans also an. Also, ihr kriegt mit Widmung. Vorher schreiben wir doch gemeinsam ein Buch. Ja. Und widmen dann. Ein Bilderbuch machen wir. Ja, das ist einfach die Schrift schlecht in meiner Rechtschreibung. Ja, aber wir nennen das die 500 Kempfstelle. Ne? Ja. Schriftgröße 60. Ich schätze mal, dass jetzt sowieso die meisten den Podcast ausgeschaltet haben, weil sie wissen, jetzt kommt wieder ein Idiotenteil. Aber ist ja egal. Da können wir richtig Kohle machen. Jetzt mögen die Pillen nicht mehr. Also drück drauf. Ich bin 20 Minuten, die sind die neuronalen Schäden, greifen jetzt um sich. Ja, wir haben jetzt 1 Stunde 56. Wir haben es wieder auf diese 2 Stunden sind irgendwie wie festgefressen, habe ich das Gefühl. Genau, jetzt machst du einfach nochmal 4 Minuten Intro. Das kommt ja sowieso davor, dahinter geschnitten. Noch ein passender Abbinder. Abbinder haben wir ja. Diese Abbinder, das hört sich für mich an, als wenn einer einen Durchfall hat. Wir freuen uns, dass alle tatsächlich wieder so lange durchgehalten haben, das an sich anzuhören. Wer denn jetzt noch durchgehalten hat? Event wird es nach diesem Podcast geben, gehe ich mal von aus. Den Event-Podcast von heute. Den werde ich 2-3 Tage später, damit wir unseren Content auch ein bisschen strecken. Genau, wir haben ja nicht so viele News, wir müssen das immer strecken. Genau, wir haben auch nicht so viele Themen wie andere, die ja jedes Mal, also will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ja, sind wir soweit durch? Okay. Du sagst jetzt, ich sag tschüss, dann würde ich ein zweites Mal. Tschüss. Kurt hat einmal öfter was gesagt, aber auch nicht, wir machen jetzt einfach aus. Nein, lass das Tschüss jetzt so als Schlusswort stehen. Ich dachte, wir sagen das Salam alaikum. Okay. Jetzt hat er wieder geredet, sag nochmal Tschüss. Tschüss. Oder vielleicht. Oh. Vielleicht. Vielleicht Tschüss.